In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Greetings. Hallo Chris. Hallo Ricky, meine Güte. Wieder Dieter depressiv 2? Nee. Ich möchte mal, dass du ganz kurz in dich gehst. Spürst du das? Leichte Unwucht im Magen? Nee. Geh mal wirklich, setz dich mal gerade hin. Warte, ja? Warte. Ja. Und jetzt versuchst du wirklich, die Härchen auf deinen Armen zu spüren. Merkst du, wie sie hin und her wippen? Ich muss ich sagen. Da, dann musst du dich vielleicht noch mehr konzentrieren, denn das ist der frische Wind, der gerade durch den DFB geht. Es ist soweit, Chris. Alles wurde entwMifiziert. Wir sind jetzt noch vor Stunde Null sozusagen. Das ist ein ganz besonderer Moment in der Zeitgeschichte, den wir gerade miterleben dürfen. Immer noch, spürst du immer noch nichts? Nee, ich sitze, doch, langsam kommt's, ja. Langsam kommt, es fließt der großer Moment. Die Lira aus meinem Körper, der in Klammern gerade eine absolute hervorragende Saison bei Juve spielt, was bestätigt, dass das Leistungsprinzip keine Rolle spielt bei Jogi Löw. Das fließt gerade raus und rein kommt Maximilian Philipp. Nee, kommt da gar nicht. Da kommt noch viel mehr, wenn du mal genau hinhörst. Ja, was kommt? So, diese Ruhe, die du gerade auch in dir spürst, das war der Moment kurz vorm Urknall. Das sind, wie gesagt, jetzt ganz besondere Momente, die man eigentlich nur miterlebt, wenn man sich auch die Zeit dafür nimmt. Und da muss man ganz einfach sagen, hat er richtig gut gemacht, der Jogi, diese Pressekonferenz, finde ich. Da wurde er aus meiner Sicht viel zu sehr für fast schon zerrissen von den Medien. Ich fand's gut. Aber ich muss sagen, Jan Bierhoff und Joachim Löw haben auch hervorragendes Mic-Work abgeliefert. Oh, bei der Pressekonferenz. Das war stark. Und gucken können die. Hast du das gesehen? Gucken. Auch oben und nach unten, ja, können die gucken. Also, toll. Sie waren hinten. Ich mache ihn gar nicht nach, aber es war halt das Tempo letzten Endes und zu viel Ballbesitz. Aber gut, das muss man erstmal rausarbeiten. Ganzanfall, Arroganzanfall. Ja, das aber finde ich wirklich gut, dass er das selber eingesehen hat. Dass, also er ist ja da letzten Endes der Öffentlichkeit zuvorgekommen. Ich meine, es ist ja kaum jemandem aufgefallen, dass er ein bisschen arrogant auftritt und vielleicht auch willkürlich fast schon in seinen Entscheidungen wirkt. Da finde ich es gut, dass er selbstkritisch an die Sache rangeht und wirklich aus meiner Sicht fast zu viel in die Tiefe geht mit seiner Analyse. Also wenn du mich fragst, hätte es gereicht, dass man einfach danach kurz sagt, ja, der Einsatz oder ja, letzten Endes das Interesse war nicht ausreichend da, um so eine Weltmeisterschaft richtig zu spielen. Das hätte ich schön gefunden. Das wäre es gewesen. Ja, grüß Gott. Wir haben das jetzt analysiert. Ich mach's mal oben geschwind an den Videowürfel. Ich halte so gewesen, wir hatten einfach keinen Bock. Danke. Es wäre ehrlich gewesen vielleicht, oder? Ich habe wirklich gerade meine innere Mitte gefunden. Meinen inneren Jogi Löw. Da bin ich ja für bekannt, dass ich den bei jedem rauskitzeln kann. Den Was bei mir ja auch immer viel positive Reaktionen triggert, ist, wenn man nicht kalkuliert und völlig nicht abgesprochen so eine ehrliche Pressekonferenz abliefert wie Joachim Löw. Das Wichtigste ist, dass man sich im Vorfeld zusammensetzt und das auch vorbereitet richtig. Also wenn du schon Analysen präsentieren möchtest, finde ich, muss man sich die Zeit nehmen, da man mit Excel oder weiß ich nicht mit welchem Programm, dass man PowerPoint. PowerPoint, so heißt es genau. Ich kenne mich da nicht aus. PowerPoint. Tantrisch. Ich bin gerade in einem tantrischen Modus. Ja, es fehlt nur noch jemand, so. Dass mit seinen Füßen mir jemand, weißt du, wer mir besonders die Hodenbälle massiert. Der Propagandaminister Oliver Bierhoff, den fand ich richtig gut. Ich bin auch der Meinung, dass der, also wenn einem wirklich keine Schuld, wenn man einem wirklich keine Schuld unterstellen kann, dann ist es Oliver Bierhoff. Ich meine, hat er gespielt? Hat er aufgestellt? Ganz bestimmt nicht. Und aus meiner Sicht ist Oliver Bierhoff ein Mann, ich habe den hier zwar schon zutiefst beleidigt und mit Sicherheit habe ich da auch ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber ich möchte mich im Nachhinein dafür entschuldigen und auch nochmal sagen, dass ich Oliver Bierhoff für genau den richtigen erachte. Das ist ein Mann, der weiß, wie das Business funktioniert, muss man sagen. Heute vor 20 Jahren ist er neuer Kapitän der Nationalmannschaft geworden und schau, wo er jetzt steht. Also das ist schon eine Karriere, die muss man auch mal ansprechen. Schon ein guter Mann. Also ich bin sehr zufrieden. Reichspropagandaminister. Es ist der Reichspropagandaminister letzten Endes. Oliver Bierhoff, das ist... merkwürdig, dass nicht eigentlich, ich wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt beim DFB was zu sagen hätte, ja, dann würde ich, glaube ich, mich auf, ja, doch als erstes auf den Mann stürzen, der für die Kommunikation nach außen hin zuständig ist. Ich glaube, das ist dieser Kaspar, der die Pressekonferenzen leitet. Den würde ich, glaube ich, zuerst entlassen. Ja. Weil er auch, sagen wir mal, wenigstens keine Lügen vermitteln konnte. Das wäre ja das Mindeste gewesen, dass so ein Pressefuzzi den Leuten einen guten Bären aufbindet. Das ja, ist das ihm ja nicht gelungen. Nein. Muss man mal sagen. Also hat er in seiner Funktion als Pressefuzzi versagt. Und dann als nächstes ist man... Das war jetzt wirklich, das war der richtige Durchmarsch da. Jetzt ist er raus. So. Ist er raus. Ich sehe Sandro Wagner auflaufen, glaube ich, am Donnerstag, nach dem Stürmchen, das da gerade durch Frankfurt ging. Und die sind ja in München, das muss man sich mal vorstellen, dass ich das in Frankfurt spüre. Nee, aber zurückzukommen auf Oliver Bierhoff, das wäre ja dann eigentlich der Nächste, den man direkt rausschmeißen muss, weil er ja die ganzen Entscheidungen getroffen hat, die letzten Endes den meisten Leuten so auf den Sack gegangen sind. Sei es WM-Quartier, sei es Vermarktung der Mannschaft, sei es einfach, weil es halt ein arroganter Sack ist. Also schon merkwürdig, dass er da so ungeschoren rauskommt aus der Nummer. Ich finde diesen Kartoffel-Kanacken-Claim finde ich ganz schwierig, vor allen Dingen mit dem Hintergedanken, dass die neue Nummer 10 ein Aria ist. Da hat man eventuell auch das ein oder andere falsche Fettnäpfchen getreten. Das habe ich ganz vergessen anzusprechen. Der schlimmste Störenfried, der ist ja wenigstens von selbst gegangen. Dieser scheiß Kanacke. Gott sei Dank hat er seine Tasche genommen und ist gegangen. Wer hat denn den jemals gebraucht? Sind wir eigentlich froh, dass er weg ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Dass der Özil weg ist, das ist super. Ja. Und da bin ich ganz bei Reinhard Grindel, Ausländer raus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wer nicht mitsingt, kriegt sowieso direkt, der muss ohne Gashaube beim nächsten Mal duschen gehen. Es mag sein, dass diese Aussage vielen ein bisschen zu weit geht. Nee. Aber nur weil ich das anspreche, was andere denken, heißt es ja noch lange nicht, dass es die Leute eben nicht denken. Nee. So. Muss man ja auch mal sagen, Herr Grindel. Aber da hört man auch gar nichts mehr von dem Thema, ne? Es ist, wenn ich jetzt sage, Grindel ist ein Nazischwein, dann ist das, glaube ich, justiziabel. Deswegen sage ich es nicht. Aber denkt mal drüber nach. Wenn das jemand sagen würde. Wenn es jemand sagen würde. Ja. Ob das falsch oder richtig ist. Ich persönlich, ganz klar, also würde sowas nie über ihn sagen. Aber man müsste sich mal die Frage stellen, ob es nicht ein Nazischwein ist. Ich hätte meine Antwort schon, müsste ich sagen. Antwort habe ich gefunden, direkt. Nein, ist er nicht. Aber die Frage muss jeder für sich selber beantworten. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Grindel ist mein Präsident. Ein Stück weit, ja. Aber... ich kann mir vorstellen, dass das manche im Dritten Reich auch gesagt haben, dass es ihr Präsident ist, ob sie es wollten oder nicht. War der Grindel schon im Dritten Reich aktiv? Ich glaube, da möchte ich mir jetzt auf nichts drauf ein. Das ist mir dann zu... Nee, ich frage nur, weil er ja auch schon ein bisschen älter ist. Weil er ein bisschen älter ist, ja, aber er wäre, glaube ich, einfach zu dumm. Er wäre wahrscheinlich zu dumm, ja. Mehr möchte ich da nicht ins Detail gehen. Dann. Oh. Ja. Gott, jetzt ist es ja... Also erst haben wir vorhin vor der Sendung einen psychologischen Seelenstriptease gemacht und jetzt wird es dann doch relativ... So bin ich, Chris. Das ist original. Das ist bei mir immer so. Ich kann mich tierisch gut auf Menschen einlassen. Das merkst du ja immer, wie verständnisvoll ich zuhören kann. Aber dann brauche ich direkt den Ausgleich, indem ich was ganz, ganz Schlimmes mache. Das ist zum Beispiel, wenn ich meiner Frau einen Blumenstrauß mitbringe. Ja? Das mache ich ja manchmal. Bringe ich einen Blumenstrauß mit, dann kann sie sich darauf einstellen, dass danach auf jeden Fall irgendwas kommt. Zum Beispiel, dass ich mir in die Hand scheiße und ihr das ins Gesicht schmiere oder so. Einfach, weil ich brauche diesen Kontrast in meinem Leben. Ja. Du bist einfach ein bipolarer Typ, wie wir es schon letzte Woche hatten. Absolut, ja, Tag. So tick ich halt. Ein Haufen Scheiße einfach mal ins Gesicht schmieren. Boah, jetzt habe ich hier aber auch glatt. Wenn ich übrigens heute in der Sendung pissen muss, dann pisse ich ins Waschbecken. Cool. Wir müssen vielleicht noch aufklären, der Pocho ist heute nicht mit dabei. Das könnte, wenn wir beide den Podcast machen, schnell untergehen, weil sein Redeanteil in der Regel eh nicht so überragend groß ist. Es liegt nicht daran, dass wir nicht hören möchten, was Pocho sagt, sondern er weiß natürlich mittlerweile, dass da hat einfach grundsätzlich wenig Sinn, da den Versuch zu unternehmen, uns ins Wort zu fallen. Es ist ja für uns beide schon schwierig, sich die Redezeit ordentlich aufzuteilen. Nee, wir haben das jetzt so geregelt, dass wir jetzt eine Potschow-freie Zeit haben. Im Prinzip einmal im Monat Potschow-frei, weil das geht auch einfach nicht. Man kommt nicht zu Wort. Das ist einfach, was sagt er immer? Oh, jetzt wollte ich gerade zum Potschow. Vintage Potschow wollte ich jetzt zitieren. Was sagt er denn immer? Was sagt er denn immer? Sagt doch immer sowas Englisches. Was war denn das? Klimax sagt er immer und aber noch was Englisches sagt er immer. News aus dem Chat? Nee. Ja. Ja, ein bisschen vermisse ich ihn. Weil er ist wirklich, also das ist halt das Problem, wenn wir beide senden, das ist dann letzten Endes wie wenn du so zwei Pitbulls von alleine lässt. Und da ist es immer ganz gut, wenn da noch so ein Schäferhund dabei ist, der einfach für Ruhe und Ordnung sorgt. Ja, weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ein Schäferhund sein muss. Du meinst, das ist schon wieder zu nah am Grindel-Thema. Das ist mir zu nah. Grindelt schon wieder. Das grindelt mir zu sehr das Thema, aber ich würde Potschow jetzt auch nicht als Schäferhund. Wenn ich mir Potschow vorstelle, was für ein Hund ist Potschow? Ein Golden Retriever. Dann ist er wirklich so ein Golden Retriever. So ja, der immer da ist, was bringt, tut niemandem was, aber passt auch sehr auf die Leute auf, die man hat am Herzen. Guckt liegen. Immer treu doof und tut auch niemandem was Böses und ja. Und aber er kann, weil große... Er könnte, wenn er nicht immer stoned wäre. Ein großer Beißer hat er, ja. Und er kriegt schon nach 3 Jahren Probleme mit der Hüfte. Alles trifft letzten Endes auf Potschow zu. Ja, aber wir vermissen ihn ein bisschen. Er hat absolut. Sogar, kann ich schon mal sagen, trotzdem dafür gesorgt, dass Herr Dieter der Woche heute ordnungsgemäß vom Notariat abgenommen werden kann. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wir spoilern noch nicht den wirklich engsten Kampf in der Geschichte des Dieters der Woche. Episch. Es war wirklich episch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich vorhin auch nochmal, also so praktisch wie nennt man das, Fotofinish? Ich habe mir praktisch schon einfach nochmal auf der Ziellinie angeguckt, welcher Spieler nun die Nase vorne hatte und ja. Und es war einfach der attraktivere Mensch. Ja, da kann ich nicht widersprechen. Das ist leider so. Gibt's noch News zum DFB? Ich weiß nicht. Wollen wir kurz, also ich habe unter der Woche auch das ein oder andere Fußball Podcastchen konsumiert und also fällt dir, also das ist ja jetzt wirklich ein Umbrüchelchen, kann man ja nicht mal sagen. Da den Co-Trainer, der ist ja nicht mal irgendwie rausgeworfen worden. Der hat ja einfach einen anderen Job. Der hat wahrscheinlich einfach nur eine andere Stellenbeschreibung gekriegt und macht wahrscheinlich immer noch dasselbe. So ähnlich wie bei der katholischen Kirche, wenn man Kinder missbraucht hat, dann muss man auch nur, also praktisch eine neue Kirche sozusagen, dann ist das Thema durch, ohne dass ich jetzt hier den DFB, insbesondere nicht Thomas Schneider, mit irgendwelchen in derart ausartenden Fällen in Verbindung bringen möchte. Was ich damit nur sagen will... Hör auf, ich bin Katholik. Da bist du aber selber schuld. Was ich nur sagen wollte, und lass das mal einen Planet Uwe hören, oder wie der heißt, der freut sich, da kannst du vielleicht mal in den Landtag. Ist er ausgetreten, ne? Planet Uwe. Weiß ja nie, wie der heißt. Planet Kai, dachte Planet ich. Planet Kai und Über Uwe, genau. Über Uwe, der immer mit dem Taxi rumfährt, ne? Ja, das würde ich schön finden. Ja. Nee, aber was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, es gibt ja nicht mal ein Bauernopfer. Man könnte jetzt sagen, ja, der Thomas Schneider, der musste man Konsequenzen ziehen, es lag letzten Endes auch an die Blöden. Der hat ja auch immer so dumme Ideen gehabt, der Schneider, aber nein. wenn die so dumm wären, dann würde man ihn ja jetzt nicht als Scout für irgendwas einsetzen. Ach, ich weiß auch nicht. Weißt du, was mich heute aufgeregt hat? Diese Pressekonferenz mit Neuer, Müller und Brandt. Die habe ich nicht gesehen. Gesagt. Ich sehe hier gerade bei kicker.de, wie die drei Bio-Deutschen da sitzen. Was waren da? Der schönste Moment der kompletten Pressekonferenz, der fand eigentlich sehr, sehr früh statt. Ja. Und zwar als ein Reporter gefragt hat, was hat sich eigentlich jetzt geändert, nachdem Löw jetzt mal so richtig Tabula Rasa gemacht hat? Also, verkürzt das jetzt. Und dann siehst du wirklich absolut Stonefaces. Drei, die wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Und ich meine, das ist ja wirklich eine klare Frage. Da gibt's ja nicht irgendwie, wie meinen sie das? Sondern es ist eine klare Frage. Er muss es ja aber nochmal wiederholen. Ja. Und dann hat Thomas Müller was völlig Oberflächliches gesagt. Aber also, ich kann es zusammenfassen. Es hat sich nichts geändert. Ja. Und man konnte das an den Gesichtern ablesen, dass sich nichts geändert hat. Ich kann mir richtig gut vorstellen, was Thomas Müller dann für ein Gesicht gemacht hat. So dieses, macht er auch manchmal. Pass auf, ich weiß, welches Gesicht du gerade, glaube ich, vorgemacht hast. Aber es war wirklich so ein, ich glaube, in dem Moment hat er das realisiert. Es war für den wirklich dieser Moment, dass er gemerkt hat, stimmt, eigentlich hätte sich was ändern müssen. So, also das war der Gesichtsausdruck, so dass die sich selber im Vorfeld gar keine Gedanken darüber gemacht haben. Ja. Der Neuer hat immer so ein bisschen leicht verschmitzt gelächelt. Das ist so ein, ja, jetzt geht das wieder los. Übrigens, über Manuel Neuer, Entschuldigung, ich habe einen unheimlichen Redebedarf gerade. Muss ich auch noch eine ganz schlimme Geschichte erzählen, aber da kommen wir vielleicht später dazu, wenn wir auf die Bundesliga zu sprechen kommen. Private Geschichte, die du mit ihm hattest, oder was? Ich war sehr nah dran an einer sehr privaten Geschichte, kann ich schon mal sagen. Ich saß ja direkt hinter Manu Neuer, habe auch ab und zu mal eingeflüstert, in welche Ecke die Stuttgarter Spieler schießen, aber da die eh immer am Tor vorbeigeschossen haben, hat sich das nicht groß gelohnt. Aber da kommen wir nachher dazu. Auf jeden Fall, diese Pressekonferenz, kannst du dir vorstellen, also wenn es diese WM nicht gegeben hätte, würdest du keinen Unterschied feststellen. Es ist nur in unseren Köpfen. Letzten Endes bilden wir uns das alles nur ein, kann man fast schon sagen. Beim DFB ist alles wie früher. Es ja, ist, ja, natürlich. Nichts geändert. Selbst die Spieler sind die gleichen. Unglaublich. Genau. Das man denkt ja, der macht jetzt wirklich mal den großen Kaderumbruch, ne? Das Thilo Kehrer musst du holen. Du musst auch diesen Philipp Max holen, den ich vorhin als Maximilian Philipp fälschlicherweise wobei beides richtig wäre, den kannst du ja auch mitnehmen. Den gibt's ja auch bei Dortmund. Den kannst du meinetwegen auch holen. Diesen Nico Schulz kannst du holen und das kannst du alles machen. Probier was aus. Warum holt er denn? Man möchte ja schon fast. Also, ne, Khedira ist ja das große Opfer, oder? Wobei der ja auch nicht wirklich für alle Zeiten irgendwie aus der Nationalmannschaft geflogen ist, sondern er wurde erstmal geparkt, so habe ich das verstanden. Aber das Absurde ist ja, ich meine, Cristiano Ronaldo wird auch nicht rausgeschmissen bei der portugiesischen Nationalmannschaft, weil er 33 ist. Er bringt Leistung und dann spielt er. Dann kann der auch mit 38 noch spielen, wenn der Leistung bringt. Und das Absurde ist ja, das Bauernopfer ist Sami Khedira, der momentan bei Juve eine absolute Bombensaison spielt. Absolute Bombensaison. Ich kann's beurteilen, weil ich jedes Juve-Spiel bisher gesehen habe. Und er hat nicht immer durchgespielt. Er kam für Emre Can, den du auch mitnehmen musst, meiner Meinung nach. Der ist auch nicht nominiert, stimmt? Nein, auch nicht, auch ja, das nicht. Ist das komisch, ist, ja. Das ist so absurd. Dein Bauernopfer ist ein, wie alt ist ein Sami Khedira? 32? Ja, sowas, ne? Da kann man natürlich sagen, okay, du machst eine Alterszäsur, kannst du meinetwegen machen. Aber es macht halt wenig Sinn, den hier zu Hause zu lassen. Egal, was der macht, ja. Der Löw, egal, ja. Wen er nominiert oder ja. Zu Hause lässt, ich bin nicht zufrieden. Ich will, dass dieser Trainer und dieser Bierhoff weg sind. Das ist mein Hauptproblem, dass die Leute, die ich verantwortlich mache für die schlechte Leistung in Russland und auch für dieses ganze dumme Palaver da im Vorfeld, sind für mich ein Oliver Bierhoff, ist für mich ein DFB-Präsident, dann das Umfeld von denen kann ich nicht beurteilen, aber das sind zum Beispiel so Kasper, die zwei, die da im Schwedenspiel durchgedreht sind, solche Leute, ja. Und der Löw gehört halt leider Gottes auch mit dazu, und wenn ich den Sorg sehe, da weiß ich auch schon, das hat auch keinen Sinn mit dem. Und natürlich sind wir da wieder. Die Kadernominierung ist auch der perfekte Beweis dafür, dass das eine Inszenierung war, diese Selbstkasteiung, dieses. Ja, natürlich, das ist doch, wie er das schon sagt, also da musst du doch kein Psychologe sein, um zu erkennen, dass das wurde vorher mit irgendeiner PR-Agentur irgendwie ausgemacht und selbst dann ist es ihm noch schwer gefallen, das ordentlich zu Schauspielern. Ich kann mir vorstellen, dass die bei Nivea, die drehen ja völlig durch, wenn die mit dem Werbeclip drehen müssen. Also wenn er das noch nicht mal hinbringt, sich da einigermaßen glaubhaft als Sündenbock zu verkaufen, da habe ich auch gedacht, Alter, das nimmt dir keine Sau ab, diese Reumut, die du da versuchst, und das Volk zu streuen. Da habe ich mir echt gedacht, entweder geh all in und sei ein richtiger Baller und pack die Eier auf den Tisch und sag, so Motherfucker, ich habe hier abgeliefert, jetzt lief's einmal nicht, die Arschlöcher, die da nicht richtig mitgezogen haben, sind weg, Gomez, tschüss, brauche ich nicht mehr, der hätte nicht kündigen müssen, brauche ich nicht. Özil, der guckt immer noch auf dem Alexanderplatz das Rote Rathaus und den Fernsehturm gleichzeitig an. Da macht er auch noch dieses schwarze Peter zuschieben, der hat sich nie gemeldet. Das sagt er, aber er sagt nichts dazu, dass Özil gesagt hat, im DFB sind, sagen wir mal so, rechte Strömungen doch deutlich zu spüren. Er sagt, ja, innerhalb der Mannschaft. Ja, fick dich, da hat er nie gesagt, bist du dumm oder was? Sag, ohne Scheiß, bist du dumm? Bist du irgendwie, weiß ich nicht, vor der Hauptschule, von der Schule abgegangen? Er hat nie gesagt, die Mannschaft würde irgendwie, würde es rechte Strömungen geben, sondern er hat klipp und klar den DFB angesprochen. Das ist dem Herrn Löw offensichtlich nicht aufgefallen, oder was? Nein. Fick dich, das wissen die alle ganz genau, was da abgeht. Und genau das ist doch das Problem, die können mir erzählen, was sie wollen, ich glaube denen eh kein Wort, weil so dumm kannst du ja nicht sein, dass du das nicht mitbekommst, was in der Öffentlichkeit abgeht und um die ganze Mannschaft herum. Sei doch einfach so ehrlich und sag, okay, ich habe verschissen, ich habe es verkackt und das war's, Feierabend. Und dann würde ich noch einen Oliver Bierhoff ans Bein pissen, weil der hat ja nicht mal den Funken von Anstand zuzugeben, dass seine ganze PR-Kampagne, die er da um die Mannschaft herum spinnt, dass das vielleicht ein Ticken übertrieben ist. Überall versucht er das so darzustellen, als ob er mehr oder weniger komplett schuldlos ist an irgendwas. Also das ist ja, das ist doch absurd sowas. Also tut mir wirklich leid. Und da kommt, das ist mein letzter Satz, dann darfst du auch mal was sagen. Und da kommt für mich auch wieder die Presse ins Spiel. Das ist ja nahezu lächerlich, was da abgeht, wenn eine Pressekonferenz stattfindet. Gut, die mit Löw, da durfte man wahrscheinlich wieder nichts fragen. Ja, aber die andere mit den drei Kaspern, die ja heute da waren, da gibt's mal eine halbkritische Frage, was sich geändert hat. Und ansonsten nichts. Da würde ich mal konkret nachhaken, wie es ist. Wer sind denn die Nazis im DFB, würde ich ja fragen. Herr Neuer, kennen Sie die Nazis? Können Sie die nennen? Hat der Herr Grindel vorhin schon mal den Hitlergruß gemacht? Können wir mal fragen. Einfach mal die Jungs auch in die Bredouille bringen. So, dass die vorne mal schwitzen. So sieht's nämlich mal aus. Tut mir leid, da habe ich kein Verständnis. Also das ist mir einfach zu wenig, was da kommt. Auch von den Herren Journalisten, die sich danach in tollen Vontorra-Runden zusammensetzen und super Ratschläge geben. Ihr seid bei der Pressekonferenz, macht die Fresse auf, redet mit den Idioten, verlierst deine Akkreditierung, ja, fuck you, dann berichtest du nächste Woche über Skispringen oder was weiß ich, so läuft's halt. Entweder du bist Journalist und möchtest berichten, investigativ arbeiten, oder du bist ein scheiß Papp-August für den DFB, der das schreibt, was der DFB will. Und die da saßen, das sind, ach, das kann ich nicht mehr ernst nehmen, kein Bericht von denen. Muss ich davon ausgehen, dass der direkt gekauft wurde. Wichser, du. So, Entschuldigung. Nee, finde ich schön. Ehrlich. Eine ehrliche Meinung des Ach, was ist Pöbel. Auch scheißegal. Ja, nee, wollte ich auch erst sagen und dann wollte ich sagen, nein, eigentlich sind wir Arbeiterklasse. Aber eigentlich ist es mir scheißegal. Dieser ganze Verband. Ich bin auch so froh, als wir den Termin für die heutige Sendung gesucht haben und es auch Freitag im Raum stand. Da habe ich mir schon gedacht, da kannst du über die Bundesliga nicht reden, weil das dann zu weit weg ist. Dann wäre naheliegend, wenn wir über diese scheiß Nationalmannschaft reden. Und ich kann über diese Scheiße nicht reden. Ricky, ich habe jetzt mal eine Frage. Wir spielen jetzt Donnerstag gegen Frankreich und Samstag gegen Peru, kann das sein? Mhm, ja, genau. So. Niederlage 1-3. Gegen Frankreich und ein 1-1 gegen Peru. Was passiert danach mit Hans-Joachim Löw? Nix. Das ist meine Meinung. Ich glaube nicht, dass das passiert. Also Löw wird 2018 definitiv Bundestrainer bleiben. Außer jetzt, es geht völlig im Bach runter. Also was weiß ich, du verlierst jetzt wirklich also 6-0 gegen Frankreich und 3-1 gegen Peru und danach auch gegen Holland und so. Dann kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwann mal so eine Dynamik einkehrt, dann geht gar nichts mehr. Aber ich vermute, dass sich jetzt alle darauf ein... Erstens mal stellen sich schon deswegen alle darauf ein, dass der Löw weitermacht, weil ja niemanden irgendwie eine interessante Lösung einfällt. Ja, aber das kann ja nicht Kritikpunkt sein, also nicht der einzige... Das kann nicht der einzige Punkt sein, warum man einen Trainer nicht entlässt, weil es keinen anderen gibt, mehr oder weniger. Und das ist ja auch nicht die Kritik, die ich äußere. Es geht ja nicht nur darum, dass Löw vielleicht sich mal vercoacht hat und so. Mein Problem ist doch eher ein persönliches, was ich mit den beiden Typen habe, dass ich solche Menschen gar nicht in diesem Amt sehen möchte. Das ist was ganz Generelles. Ich möchte einen Grindel nicht als DFB-Präsident. Und das liegt nicht daran, dass wir bei der Weltmeisterschaft ausgeschieden sind, sondern dass der für Dinge steht, die absolut gegen das stehen, was der DFB versucht, nach außen hin darzustellen. Ich möchte jetzt nicht nochmal konkreter werden. Ich glaube, das habe ich am Anfang dann doch relativ deutlich gemacht. Das ist es nämlich auch, was ich auch nochmal anprangern wollen würde. Selbst wenn wir ins Halbfinale gekommen wären bei der Weltmeisterschaft oder so, dann würden wir, das schwöre ich bei, ich bin Kathole, bekennender, Gott, auch immer noch Löw und Grindel und Bierhoff scheiße finden, auch wenn die einen guten Job machen würden, was sie aber blöderweise auch nicht machen. Weißt du, was ich meine? Also ja, natürlich. Mir geht ja Manuel Neuer trotzdem auch, oder Thomas Müller trotzdem auf den Sack, auch wenn er ein gutes Spiel macht. Es ist ja, bei mir ist es was rein Persönliches. Das ist wirklich, ich kann mich nicht null mit den Kaspern da identifizieren. Das sind nicht die Leute, die ich an dieser Position sehen möchte. Das mag sein, dass ich darüber hinwegsehen kann, wenn es besser läuft. Also gerade jetzt bei der Position des Trainers, der sollte, denke ich mal, schon auf das reduziert werden, was das Sportliche angeht, rein sportlich sozusagen, aber da hat er ja nicht geliefert und bei Bierhoff ist es halt die ganze Art und Weise, wie er denkt, dass ein so ein Unternehmen geführt werden muss, weil man muss es ja so sagen, wie es ist, für ihn ist das Ganze ja ein Business, ist ja nicht irgendwas Leidenschaftliches oder so, das versucht er zwar nach außen hin zu verkörpern, das gelingt ihm aber weniger als Dietmar Hopp oder sonst irgendjemanden, der irgendwie so einen Retortenverein vertritt oder irgendeinen von Leipzig oder so. Das ist ja wirklich absurd, wie weit entfernt ein Bierhoff von seiner eigentlichen Zielgruppe ist. Also das nimmst du denen doch nicht ab, dass der zu 100% hinter dieser Mannschaft und ja stolz ist und so. Da geht's ja nur um die Kohle für den. Natürlich geht's ja nur um die Kohle. Und auch dieses, da haben sie sich dieses die Mannschaft und Zism, Hashtag Zism, Das ist so, das wirkt so ekelhaft. Wir suchen uns eine Werbeagentur, die irgendwie was zusammenklöppelt. Das ist so konstruiert und ekelhaft und genauso konstruiert ist auch die Struktur der Mannschaft. Es geht absolut, das habe ich schon 100-mal gesagt, null nach dem verschissenen Leistungsprinzip. Es kann natürlich sein, wenn du dann Querulanten drin hast. Vielleicht ist Leroy Sané auch ein Querulant. Kann sein, denn er spielt jetzt gerade bei Pep Guardiola auch keine Rolle. Er sitzt auch nur auf der Tribüne. Kann wirklich sein, dass der Typ dir die Chemie in der Mannschaft vergiftet. Dann lass ihn zu Hause. Aber es passiert ja reihenweise, dass nicht die Spieler spielen, die eigentlich besser wären als die, die auf dem Platz stehen. Angefangen mit Maximilian Philipp von Augsburg. Also da, ja, weißt, wobei, da gibt's bestimmt noch Leute, ja, ich weiß, was du meinst, aber da gibt's bestimmt noch Leute, die sagen, nee, also der Philipp, Hector zu nominieren, einen Zweitligisten? Ich kann damit leben, wenn es ein guter Spieler ist. Und ich sag nicht, dass es ein schlechter Spieler wäre, Hector oder so, ja. Darum geht's mir ja gar nicht. Ich möchte gar keine Spieler bashen. Und was es mir geht, ist, dass man halt, wie du sagst, dann auch das honoriert ein Stück weit, wenn ein Spieler so viele Vorlagen gibt bei einer Mannschaft wie Augsburg und mehr oder weniger wie Phoenix aus der Asche aufsteigt. Ja. Dann kann man schon mal sagen, komm, ich nehme den mit. Ja, im schlimmsten Fall sitzt der halt komplett auf der Bank. Ein komplettes Turnier, aber jetzt hätte er ihn auf jeden Fall mitnehmen können, damit er einfach im Kreis der Mannschaft ist. Und vor allen Dingen auch mal, wenn er so ein Stratege und so ein Klugscheißer ist, der Herr Löw, dann hätte er den jetzt mitnehmen müssen, um seine ganzen Kritiker das Schweigen zu lehren und wirklich zu zeigen, guck mal, ich habe den alten Khedira zu Hause gelassen, nimm aber den Philipp Max, den ihr alle gefordert habt, das haben alle gemacht, die ein bisschen gerade ausgucken können, haben das gefordert und dann hätte er die gepleased. Weißt du, hier, komm, jetzt haltet mal eure Schnauze, ich habe gemacht, was ihr von mir verlangt, lasst er mich mal arbeiten. Das hat er alles nicht gemacht. Der hat seine sture, ignorante, scheiß Arschlochart weitergemacht und ich sage dir, das wird ein ganz schlimmes Ende nehmen. Aber so war er noch nie. Wenn wir aus dieser bekackten Nation League auch noch absteigen. Ja gut, das ist mir jetzt unscheißegal. Ist mir doch auch scheißegal. Ja. Eigentlich bis Sonntag, ja, habe ich mir so gedacht, das interessiert mich überhaupt nicht, was da um DFB herum jetzt abgeht. Das ging dann nur los damit, dass natürlich dann darüber gesprochen wurde, über die Pressekonferenz. Also wirklich, obwohl die letzte Woche Mittwoch stattfand, das hat mich null interessiert. Und dadurch, dass dann immer mehr darüber gesprochen wurde und ich dann diese Aussagen mitbekommen habe, ist das wieder so hochgekommen in mir, dieser Wut über diesen ganzen... Ja. Über diesen ganzen Apparat. Ja, über diesen ganzen Apparat. Emotional bin ich in Bezug auf Erfolge der Nationalmannschaft schon lange nicht mehr. Also da fehlt mir einfach so das, was die immer schreiben mit zusammen. Also mehr auseinander war ich noch nie mit einer deutschen Nationalmannschaft. Das ist mir wirklich egal. Es ist mir einfach egal. Und das ist wahrscheinlich auch nicht die Idee von Nationalmannschaft. Und ich habe auch übrigens das Gefühl, dass es den meisten Spielern nicht so besonders wichtig ist, was da abgeht. Das glaube ich auch, ja. Und jetzt muss ich mal was sagen. Warte mal, ich muss mal kurz. Ich bin wirklich nicht der, das ist ja auch wirklich en vogue heutzutage, gerade in so halbwegs klug geschissenen Podcasts wie dem hier, wie bei Dieter und diese ganzen Kneipenlabereien. Es ist ja wirklich en vogue, ein bisschen auf Lothar Matthäus einzukloppen. Aber ich habe von Torra am Sonntag geguckt und das war so plakativ wie simpel, dass ich mir dachte, warum muss ich denn immer so eine verkopfte Meinung haben? Warum muss ich denn immer da irgendeine ganz smarte Ansicht haben? Ich fand das schön, als Lothar Matthäus gesagt hat, man muss wieder stolz sein, den scheiß Adler auf der Brust zu haben. Jetzt wirst du wieder, mit den Augen rollen als Mensch, wenn ein Deutscher in der UFC kämpft oder so. Nein. Ja. Ich würde es nur anders ausdrücken. Ich würde gerne, dass die Spieler das als Ehre verstehen. Stolz ist für mich halt so ein Begriff mit dem, aber ich finde, das ist nicht schlimm, wenn jemand das benutzt, aber ich finde diesen Begriff irgendwie, mag ich da nicht in dem Zusammenhang, aber es ist mein Problem. Aber ich würde sagen, es muss halt eine Ehre sein, in der Nationalmannschaft zu spielen. Ob das jetzt für Deutschland ist, für Peru oder für Liechtenstein, ist egal. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass das ein extremes Privileg ist. Und das reicht nicht, wenn man sich das selber irgendwie dann, oder wenn man das vor irgendwelchen Kameras sagt und hofft, dass es irgendjemand glaubt. Nee, es muss vor allem auf dem Platz zu spüren sein, dass man was zu verlieren hat und dass man sich auch, sag mal, im historischen Kontext so ein bisschen darüber bewusst ist, dass das wirklich was ganz, ganz Besonderes ist, was nur ganz wenige Spieler erreichen, für ihr Land zu spielen und dann auch noch in der Startelf zu stehen. Das ist was Besonderes. Und ich habe das Gefühl, dass bei vielen Spielern, gerade so ein Thomas Müller oder diese einfach mehr oder weniger überfrachteten oder mit Erfolgen überhäuften Spielern, die Nationalmannschaft von der Wertigkeit eher so auf Platz 7 kommt, so, wenn ich es mal übertreiben kann. Denen wäre es wahrscheinlich lieber, sie würden bei einem Abschiedskick von Basti Schweinsteiger mitkicken, als jetzt am Donnerstag gegen Frankreich. Um es jetzt mal vielleicht ein bisschen zu überspitzt auszudrücken. Möglicherweise, das, ja. Und was dann denke ich mir, als Coach, dann sag doch einfach, okay, dann kommen die nicht mit. Ist okay. Ja, dieses Gefühl, dieses satte und fast schon, ach, jetzt muss ich da unter der Woche schon wieder für Yogi spielen, für Deutschland spielen. Dieses Gefühl, natürlich aus der Geografie geschuldet, aus der Distanz, habe ich aber eigentlich nur bei den Deutschen. Wenn ich die Franzosen sehe, dann denke ich mir, diesen Stolz für ihr Land aufzulaufen und reißen sich den Arsch auf. Bei den Engländern habe ich das Gefühl und bei so Mannschaften wie den Mexikanern oder Brasilianern, ja sowieso. Weißt du, was ich meine? Ja, die, das ist ein ganz anderes. Das Gefühl, das ist ganz anders. Die fangen an zu heulen, wenn sie kurz vorm Ausscheiden stehen. Genau. So, das ist so emotional bei denen, Wahnsinn, ja, wirklich. Das verlange ich aber noch nicht mal. Richtig, das verlange ich auch nicht, aber das ist halt auf die Spitze getrieben, dieses Gefühl, was mir absolut fehlt in dieser Mannschaft. Ja, ja. Und das wirkt aber auch in jeder Pressekonferenz wahnsinnig distanziert. Also das ist aus meiner Sicht, also für mich ist der Graben zwischen der Nationalmannschaft und mir so riesig, ich weiß gar nicht, wie man das wieder zuschütten sollte. Da muss es wirklich so einen radikalen Umbruch geben aus meiner Sicht. Mit jungen Spielern, mit einem neuen Trainer. Ich brauche einfach einen kompletten Gesichtswechsel. Ich kann die Typen nicht mehr sehen. Ich überlege gerade, ob ich das Gefühl mal hatte, dass es anders ist, dass die Deutschen sich oder stolz sind und sich zerreißen, für die Nationalmannschaft zu spielen. 2-6. Oder liegt es einfach an der deutschen Mentalität, an der Kühlnis? Aber dann denke ich mir, die Skandinavier und so, da habe ich da auch das Gefühl, dass die irgendwie stolz sind und sich zerreißen. Hast du mal eine Ära irgendwie? Ja, so zwischen 2006 und 2010 hatte ich das Gefühl. Oder sagen wir mal so, es gab immer mal wieder so Phasen, wo ich einfach gespürt habe, dass da was los ist. Aber dann hat man auch gemerkt, dass die Jungs, also auf jeden Fall wirkte es nach außen hin so, auch wirklich gern miteinander da Zeit verbringen. Und da auch das merkt man jetzt aktuell gar nicht mehr so richtig, muss man ganz ehrlich sein. Also wenn du wieder so auf dem Platz rumstiefeln siehst und diese Zusammenschnitte auf DFB-TV oder auf YouTube siehst, wenn sie ihre Trainingseinheiten absolvieren, das habe ich gar nicht abonniert. Ist ja gut, der Channel in Anführungsstrichen. Nee, das ist der Mehrwert. Das ist nicht gut. Ich gucke da ab und zu mal eine Pressekonferenz und dann guckst du halt noch so ein 2-3-Minuten-Video, erste Trainingseinheit. Aber das ist dann nicht, wie ich sehen will, nämlich einfach nur eine Kamera, die mir zeigt, was die machen. Nein, es ist natürlich wieder geschnitten und mit einer geilen Musik unterlegt und dann wird der Özil auf den Kopf gestellt und der Müller wird gespiegelt. Also es kann natürlich nie normal sein. Es muss immer irgendwie ein Highlight sein, was sie auch nicht verstanden haben. Abonnenten. Ja. Also da hat so manch ein anderer MMA YouTube Channel mehr Abonnenten. Du musst aber auch wirklich mal ein bisschen meine bissige Art und Weise jetzt nach fast 10 Jahren ein bisschen zu schätzen wissen. Ja, ich weiß es zu schätzen. Soll ich dir mal sagen, wer bissig ist? Jetzt komme ich mal zu dem Thema, seitdem ich es angesprochen habe, ich will es einfach rauslassen. Der Manuel Neuer ist ein altes Schwein. So, es ist raus. Ich saß. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich darauf antworten soll. Manuel Neuer ist ein altes Schwein. Ist es, glaube ich, die Umleitung zu Stuttgart gegen Bayern? Nee, da geht's jetzt mehr. Im weitesten Sinne. Ich will eigentlich nur kurz erzählen, was sich mir dargeboten hat am Samstag. Ich hatte ja einen lustigen Platz, ja, im Stadion. Das war direkt hinterm Tor. Das war echt ein geiler Platz. Du konntest so mitbekommen, was die quatschen und so. Also natürlich nicht alles, aber so was vor dir ungefähr ablief, das hast du so mitbekommen. Man konnte auf jeden Fall sehen, dass Holger Badstuber ein kompletter Psychopath ist. Ja, Holger Badstuber ist völlig ausgetickt. Der ist das muss ich kurz sagen, als es da 1-0 noch stand, ist der hoch und runter, hat sich warm gemacht. Sehr, sehr intensiv bei den anderen Spielern. Das ist mir vorher noch nie so aufgefallen, aber wenn sie es direkt vor dir machen, dann fällt es dir halt schon auf. Da war das mehr oder weniger so eine Art rechts und links bewegen. Also wenn ich mich so warm gemacht hätte in der Kreisliga, hätte mich mein Trainer im Leben nicht eingewechselt, weil er gesagt hat, okay, wenn du keinen Bock hast, dich warm zu machen, brauchst du auch gar nicht spielen. So sah das wirklich aus bei ist den anderen. Ist der hin und her gewippt oder was? Nein, der Badstuber, der hat erstmal ein richtiges Programm abgezogen, Alter. Das war ein Zirkeltraining. Selbst Lex Luger hätte da gepumpt danach. So, und dann war es aber so, dass er immer mit sich selber gesprochen hat. Er hat dann immer wieder Dinge kommentiert. Das habe ich aber leider nicht verstanden, aber du hast halt gesehen, wie sich sein Mund bewegt, aber es war kein Spieler oder so bei ihm, sondern er hat einfach so Dinge vor sich kommentiert, dann hat er immer so mit dem Kopf so, oh, nee, so, das ging bestimmt über 35 Minuten. Hinter Holger, was ist denn los mit dir, Junge? Beruhig dich doch mal. Der ist da völlig durchgedreht aus. Das fand ich schon gut. Das habe ich aber auch oft. Ich bin ja auch Besitzer von diesen mit diesen Apple-kabellosen Stöpseln. Und hatte der eine, damit kannst du ja auch telefonieren. Das stimmt, und beim Rewe an der Kasse schäme ich mich jetzt inzwischen wirklich an der Kasse mit den AirPods zu telefonieren, weil die Leute denken, ich habe komplett einen in der Murmel. Ja, und das da stimmt, ich das mich könnte schon. Sein. Er hat einfach telefoniert. Hätte ich mal nachfragen sollen. Aber ich hätte mich auch nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Er war einfach, also man hat ihm das richtig angemerkt, dass er nicht ganz zufrieden ist mit seinem Bankplatz. Aber jetzt zu Manuel Neuer. Und das ist ein Skandal, den ich jetzt hier mal rauslasse. Ich kann es natürlich nicht belegen, weil ihr müsst mir jetzt vertrauen. Aber also wenn man jemanden vertrauen kann, dann mir. So, da macht er sich warm. Ja. Ach, noch ein kurzer Einschub. Ja. Was ich auch interessant fand, war, dass Mats Hummels und Jerome Boateng gar nicht so miteinander unterhalten. Also ich dachte, die reden viel mehr miteinander, so gerade während dem Spiel, aber auch beim Aufwärmen und so. Ja. Pustekuchen. Die haben sich eigentlich kaum unterhalten. Das fand ich interessant. Und dann hat nach dem Aufwärmen, das kann ich auch noch kurz erzählen, hat der Süle Freistoßtraining mit dem Ulle gemacht. Und da war ich mal ganz schön überrascht, was der Süle für eine Schusstechnik hat. Der da mit dem Außenriss aus 20 Meter wirklich nicht nur einmal, ich glaube dreimal oder so, direkt in den Winkel reingezimmert. Also das war auch nochmal ein Erkenntnisgewinn, möchte ich mal so sagen. Ähnlich wie Bartstuber, der hat auch eine starke Schusstechnik. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Aber er hat keine Eier in der Hose, weil als es letztes Jahr drauf ankam, im Heimspiel gegen Bayern in der letzten Minute einen Elfmeter zu verwandeln, hat er gesagt, ach nee, wir lassen mal den Akolo schießen, der ist ja neu. So. Hat er getroffen, der Akolo? Nee, nicht. Das ging damit 1-0 verloren, das Spiel. So, jetzt aber zu Manuel Neuer. Als der sich dann warm gemacht hat. Hat Ulle gehalten? Was, die Freistöße? Ach, den Elfmeter, ja, den Elfmeter? Den hat Ulle gehalten. Ja, na klar. Da war natürlich was los vor der Kanzlerkurve. Hat er gefangen, hat er weggefischt. Tja, der macht uns so schnell nichts vor. Dann hat er sich die Bälle so nebens Tor gelegt, Manuel Neuer, und der Torwarttrainer bei euch hat den so eingeschossen. Weißt du, wenn sie den Ball in die Hand nehmen und auf den Torwart schießen, ohne jetzt voll drauf zu zimmern. Ja. Und ein Ball hat Neuer nur so abgeklatscht und der ging dann übers Tor drüber und dann sind ja dahinter immer die Balljungen, die dann die Bälle wieder zurückbringen. Und nachdem er den abgeklatscht hat, den Ball, der Balljunge ist zum Ball gerannt, hat sich Manuel Neuer so auf der Linie so gedehnt, ja, so hin und her und hin und her. Und der Balljunge nimmt den Ball, springt über die Bande und legt den Ball rechts neben den linken Pfosten, also praktisch auf die Torlinie. Ins weißt Tor, in die Innentorseite, also. Ja, Innentorseite, genau. Ja, linker Pfosten, rechts daneben auf die Linie. Okay. Und dann dreht sich Manuel Neuer original wie ein Psychopath um, ganz langsam, und guckt den nur an. Ich saß ja direkt da hinten, der hat nichts gesagt, der hat den nur angeguckt, aber mit so einem Blick, also wirklich so richtig, was soll das jetzt? So, und das kam dann auch, also, was soll das? Und dann. Wahrscheinlich, weil er darauf ausrutschen hätte können, auf den Ball. Ja, ich gehe schon davon aus, aber die Situation fand ich dann schon interessant, weil ich glaube, dass die Balljungen angehalten sind, tunlichst nicht mit den Spielern zu sprechen, denn der Neuer so, was soll das? Und der Balljunge hat gar nichts gesagt, saß dann wieder auf seinem Stuhl da, und der Neuer, was soll das? Was soll das? Und der sitzt dann weiter da, hol den Ball, sagt er zu dem Balljungen. Und der sitzt immer da, der hat sich nicht bewegt, gar nichts, null. Er hat einfach nur zu Neuer geguckt. Ich habe natürlich jetzt nicht gesehen, ob er da irgendwelche Kribassen geschnitten hat, aber ich gehe mal davon aus, dass er es nicht getan hat. Und dann nimmt Manuel Neuer den Ball in die Hand und schießt ihn relativ stark gegen die Bande, hinter der Junge saß. Oh Gott, ja. Und dann haben wir so gesagt, das kannst du doch nicht machen. Nee. Also das geht doch nicht. Aber warte, es geht noch weiter. Oh. Dann gab es so eine Situation, das Spiel war kurz unterbrochen und es sollte eigentlich mit Abstoß fortgeführt werden. Irgendein Spieler war verletzt oder es gab eine Auswechslung. Nee, es muss eine Verletzung gewesen sein, weil es war in der ersten Halbzeit. Also auf jeden Fall, Neuer wartet, bis ein Balljunge den Ball zu ihm zuschmeißt, dass er seinen Abstoß dann vorbereiten kann. Und natürlich war wieder der Balljunge dran. Der Balljunge schmeißt ihm den Ball zu, Neuer fängt den und überprüft so, ob da genügend Luft drauf ist. Oder ich weiß nicht, warum sie die Bälle immer zusammendrücken. Deswegen, glaube ich. Denke ich auch. Und dann dreht er sich wieder um und dann macht er wieder so eine Geste, was soll das? Und hat auch was gesagt, aber das konnte ich nicht hören, weil es war zu laut. Also ich habe es auf jeden Fall nicht gehört. Und der Balljunge schmeißt noch einen Ball hin. Der Neuer kickt den anderen Ball einfach so Richtung Eckfahne, nimmt den Ball, drückt wieder und dann sagt, was soll der Scheiß? Willst du mich eigentlich verarschen? Das hab ich dann hier zu dem Balljungen gesagt, was soll der Scheiß? Willst du mich eigentlich verarschen? Und schmeißt den Ball zurück zu dem Balljungen und dreht sich dann Richtung andere Torseite, so also neben dem rechten Pfosten und lässt sich dann von dem Jungen den Ball zuschmeißen. Und jetzt kommt's und sagt er, das ist ein Ball. Nein. Das war so geil. Der nimmt den Ball, drückt den, das ist ein Ball. Da habe ich mir gedacht, Alter, was bist du denn für ein Freak? Ich weiß nicht, was da los war. Aber Manuel Neuer mit seiner persönlichen Fehde gegen den Stuttgarter Balljung war mein persönliches Glück am Samstagabend. Was geht denn da mit den Leuten ab, sag mal? Das gibt's ja nicht, oder? Ah, es ist halt, alles fing an mit dem Ball, den er auf die Linie gelegt hat, oder was? Ja, das, also da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen. Vor allem die Art und Weise, wie der Neuer sich in dem Moment umgedreht hat. Weil ich habe das gesehen und dachte mir so, im Augenwinkel, als ich das so, ja, du Depp. Weil ich mir schon dachte, legst du den Ball nicht jetzt auf die Linie. Wie so ein Psycho hat er sich umgedreht, so ganz ja, schnell ganz, oder was? Nee, ganz langsam. Ach, ganz langsam, wie der Undertaker. Ja. Siehst du, der hat wahrscheinlich unseren Podcast gehört. Man wollte schon mal üben. So, nein, nee, ja. Der dreht sich langsam um und es war einfach dieser Moment, da habe ich mich sogar erschrocken so für einen kleinen Moment. Und ich wollte später noch, ich habe mir wirklich überlegt, ob ich den Balljungen fragen soll, was der Neuer alles gesagt hat. Aber da ist dann noch genügend Platz, dass du, ich kann ja da nicht losschreien. Hey, was sagt denn der Neuer zu dir? Oder nee, hättest so. Du sagen müssen, hallo, hier, ich bin von Dieter. Und ja, dann? Du kannst ja nicht die Deckung auffliegen lassen. Da werden die mir ins Stadion gelassen, wenn die wissen, wer ich bin. Ach, stimmt. Da musst du natürlich Ruhe bewahren. Da musst du in einer Loge mit Lukas Vogelsang sitzen. Ja, mit seiner Mutter war ich mal in einer Loge. Lukas Vogelsangs Mutter? Ja, die saugt wie ein Hoover. Auf jeden Fall, was auch noch interessant war, das kann ich auch noch erzählen, der Robben. Man wird's nicht glauben, aber der ist technisch leicht beschlagen. Also was der so mit dem Ball macht, hat mich auch beeindruckt. Der kam rein, also die kamen dann zum Aufwärmen rein. Wundert dich jetzt oder was, dass der Fußball spielen kann? In der Art und Weise hat es mich schon ein bisschen überrascht, weil alle nehmen sich einen Ball und machen da so ein kurzes Kunststück und laufen. Und er nimmt sich zwei. Nee, er nimmt sich einen Ball und hält den erstmal so 3 Minuten hoch. Ne? So, lass es 2 Minuten sein. Dann jongliert er, dann balanciert er den mit dem Kopf. Dann macht er, also gefühlt hat er erstmal 10 Minuten den Ball nicht mehr auf den Boden aufkommen lassen. Aber mit, für mich, also ich bin ganz ehrlich, wenn ich sonst solche Tricks gesehen habe von anderen Spielern, habe ich immer gedacht, ja, ist ja irgendwie so mit Photoshop haben sie das hingeshoppt. Nee, das macht er einfach so, zum Warmmachen. Und ich habe mir gedacht, holy shit, das geht doch physikalisch gar nicht, was der da macht. Also für mich, in dem Moment hätte ich gern Carl Sagan angerufen und hätte mir das erklären lassen. Es ist natürlich aus anderen Gründen nicht möglich. Deswegen habe ich dann bei dem anderen angerufen. Wie heißt er nochmal? Scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ah, oh, mich so schön. Ich wollte jetzt so schön darauf hinleiten. Weiß doch, wie er heißt. Der Kosmos jetzt moderiert. Planet Kai. Planet. Ja, was für ein Kosmos moderiert? Kennst du die Sendung nicht Kosmos? Die früher. Leschs Kosmos. Lesch. Harald Lesch. Nein. Harald, du wolltest Harald Lesch anrufen, ob das den hätte ich physikalisch möglich ist, was Arjen Robben macht. Nein, es früher hat Carl Sagan die Sendung Kosmos ins Leben gerufen. Oder ich glaube, er hat es noch nicht mal ins Leben gerufen, sondern er hat das auch von irgendjemanden übernommen, die eigentliche Sendung. Und jetzt macht das nicht mehr Carl Sagan, sondern, und alle sitzen da und wissen es, und ich komme nicht auf den Namen. Der ist super, der das jetzt macht. Das ist ein Amerikaner, logischerweise. Ja. Neil deGrasse Tyson. Jetzt weiß ich's. Fuck you. Neil deGrasse Tyson. Der Groschen ist aber jetzt bei jedem gefallen. Das kannst du mir aber nicht glauben. Ja, den hätte ich gerne angerufen, um mir erklären zu lassen, wie Robberie diesen Ball so hochhalten kann. Ja, sehr, sehr gute Plätze gewesen. Ich glaube, da bist du bei Harald Lesch besser, einer besseren Adresse. Aber ich weiß nicht, ob der so einen Fokus-Pokus mitmacht. Ich doch, oder bei Morgan Freeman, der diesen Kosmos. Hallo. Ja, das, ja. Neil deGrasse Tyson war neulich bei Rogan im Podcast. Und das ist echt eine coole Sau. Also muss man schon mal sagen. Neil deGrasse Tyson. Ich hab das Stand-up von Rogan gesehen. Ich mag das ja. Ne? Ich finde das ja echt lustig. Ja. Kommt nicht ganz so gut. Ja, ich dachte mir, dass die Reaktion kommt, aber ich finde das ganz lustig. Es ist nicht mein Lieblings-Comedy-Act. Ich empfehle da Bert Kreischer, auch momentan neu eingetroffen auf Netflix. Und daher weiß ich ja auch Greetings, Motherfuckers. Woher nee, das ist von Joey Diaz. Joey Diaz. Joey Diaz sagt immer, Greetings from Podcastville. Ja, oh, schöner Mann. Ja, ich erinnere immer noch an diesen, in Anführungsstrichen, Tanz, als er da am Pult saß und seine Hände zum Himmel reckte, zum Beat und einfach nur Gottesgleich. Es ist ein toller Typ. Ich fand auch gut, hat er jetzt in der letzten Podcast-Folge hat er so ein bisschen erzählt, wie sein Leben lief und dann sagt er und? So... Ja, er ist momentan noch so mittendrin. Ich habe den noch nicht fertig gehört. Aber auf jeden Fall, der schönste Moment war, ja, ich hatte da, ich glaube, es war eine Schulköchin. Egal, was die war. Die hat einen heißen Body, aber ein Holzbein. Und ja. Aber du weißt ja, wie er das dann sagt. Er sagt, ihm war es egal. Hauptsache, sie saugt ein bisschen an meinem Helm. Und mir war das Holzbein egal. Aber und dann fragt sein Co-Kommentator, der Lee, hat man gehört, wenn sie gekommen ist? Also, wenn sie zu ihm gelaufen ist, weil das Holzbein praktisch auf dem Boden aufkommt. Und dann sagt er so, ja, das hat ihn auch immer ein bisschen gestört. Aber sie hat einen guten Körper, von daher ging's. Ach, wo du das gerade sagst, wir haben hier einen langen Haken, eine. Langen Haken. Die sieht unglaublich geil aus. Da hatte ich das einmal, oh, die von hinten sah die unfassbar geil aus. Da hat die sich umgedreht, da hat die so zwei ganz kleine Ärmchen wie so ein T-Rex. Hm. Und da fällt natürlich dann automatisch, je nachdem, mit wem man unterwegs ist, die würdest du Frage. Ja. Und die stelle ich jetzt hier nicht. Weil wir uns auch schon ins rechte Licht heute schon mal gesagt. Zu Beginn. In einer anderen Podcast-Folge, Chris, haben wir uns auch schon darüber besprochen, wie das eigentlich ist, wenn man jetzt, sag ich mal, kleine Ärmchen hat? Nö, wenn mit einer behinderten Frau Sex zu haben. Und? So. Was haben wir, auf welchen Männer sind wir gekommen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das ändert sich bei mir aber auch je nach. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Ja, es kommt natürlich darauf an, wenn mir die Frau gefällt, dann ist mir ja die Behinderung auch scheißegal. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das ausschließen würde, weil sie behindert ist, das würde ich nicht sagen. Aber es kann natürlich sein, dass die Behinderung Umstände mitbringt, dass ich von vornherein gar nicht, sag mal, dass mir die Frau nicht gefällt, dass ich sie nicht attraktiv finde. Aber wenn ich sie attraktiv finde, ist ja mir egal, ob die ein Holzbein hat. Wenn die jetzt, nehmen wir an, die hat jetzt Holzbein, so richtig... Holzbein, was findest du schlimmer, Holzbein oder Dino-Ärmchen? Ich würde ja, das halt bei. Und die Frage, sage ich dir ganz ehrlich, die wird sich beim DFB auch oft gestellt. Und deswegen kommt man da nicht weiter. So, also ich würde, wenn ich die Wahl hätte, sie sehen genau gleich aus. Es sind nur, der Unterschied ist das Holzbein bei der einen und die andere hat Dino-Ärmchen. Ja. Ja. Wie würdest du? Holzbein, oder schon? Ich sag dir jetzt, jetzt kommt. Hat die auch so ganz so, ja, warte, ich überlege gerade, wenn du Dino-Ärmchen sagst, dann muss ich automatisch daran denken, dass die vorne so leicht auch zusammengehen. Ja. Weißt du, auf was ich hinaus will? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das könnte ein schönes sexuelles Spielchen sein. Wenn es für sie auch in Ordnung ist, hätte ich, glaube ich, Bock, das mal auszuprobieren. Wenn das praktisch eine Art Versteifung der Gliedmaßen ist, dann... Das ist nicht lustig. Vielleicht erregt sie es sexuell und mich auch. Und dann ist es doch in Ordnung. Wenn beide damit cool sind, warum denn nicht? Aber ich gebe dir recht, ich würde eher die Frau mit dem Holzbein nehmen. Wobei ich es komisch finden würde, wenn die zum Beispiel sowas sagen würde, oh, ich muss das Bein vorher noch wegnehmen, bevor wir Sex haben. Ja, und dann steht das Bein so neben einem oder so. Das würde ich komisch finden. Also, das stimmt natürlich. Das weiß ich nicht, ob ich das könnte. Die Frage ist natürlich, also wir reden da jetzt nun wirklich nicht, wie Joey Diaz meinte, das wahrscheinlich auch nicht so ein Piratenholzbein, oder? So ein abgeschraubten Tischbein. Also schon so ein Gelenkbein, oder? Na, er hat gemeint, er weiß nicht, ob sie in fucking Vietnam irgendwie auf einen Vietcong-Granate getreten ist. So hat er es gesagt. Ja, aber es geht ja um das Replacement der. Also natürlich die Carbonbeine, die heute angebastelt werden, die sind natürlich schon, sag mal, auch ästhetischer. Das da gebe ich dir schon recht. Das hat ja dann auch so was von einem Cyborg und da muss ich natürlich sofort an Ex Machina denken. Ach so. Und die würde ich natürlich auch knallen. Ja, also das stimmt. Aber so, die. Ja, also von daher, wenn das so ein leicht so ein Cyber-Ding hätte, so ein Cyber-Anstrich, dann hat das natürlich dann auch schon nochmal was. Aber ich sag mal so, jetzt nehmen wir es mal ganz einfach. Es ist wirklich so ein Holzbein mit so einem Plop, wo man vielleicht auch noch helfen muss, damit man das Holzbein abzieht. Aber man einigt sich darauf, man zieht jetzt das Holzbein ab, bevor es ins Bett geht. Ja, dann aber dann ist ja auch wieder die Frage, wenn die dich reitet, da musst du ja sicherlich dann unter das abgeschraubte Holzbein ein Kissen oder weiß ich nicht, eine Tupperdose legen, dass sie da nicht absattelt vom Bock. Ja, oder du legst dich drauf. Ging ja auch. Ja, ging ja auch. Aber außerdem kannst du auch auf einem Holzbein reiten. Komisch, oder? Hä? Kannst auch mit einem Bein reiten, das geht schon. Übrigens, bei Domian hat mal eine Frau angerufen. Ja. Die hatte, jetzt weiß ich nicht, ob die beide Beine verloren hat oder nur ein Bein irgendwie amputiert wurde. Auf jeden Fall hast du danach ja so Wunden noch so, also die du auch immer wieder neu verbinden musst und so. Also jetzt frag mich nicht genau, wie das abläuft. Und bei Domian weiß man auch nicht, ob das stimmt, aber ich fand die Geschichte sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Wirst gleich nachvollziehen können, warum. Und der ihr Partner, ich weiß natürlich nicht, ob er sie kennengelernt hat, bevor sie in Vietnam auf die Granate getreten ist. Amputiert wurde. Aber der, ihr Partner, fand es mega geil, wenn, und es klingt jetzt wie ausgedacht, aber ihr könnt ja mal dann in den Archiven von Domian nachschlagen, das findet ihr dann bestimmt, der fand das geil, wenn sie sich die Fingernägel, nee, die Fußnägel geschnitten hat, die Fußnägel auf die Wunden gelegt hat und er hat es später auf dem Brot essen können. Das fand der geil. Das ist auch verrückt, finde ich. Bist du noch da oder kotzt du gerade? Ich bin noch da und ich konnte... Ist schon krass. Wo ich kotzen musste, habe ich dir mal die Phantomschmerz-Spritzgeschichte von meinem Kumpel erzählt. Nee. Und zwar, ich bin gerne nicht mehr ins Fitnessstudio. Und bei uns in Langhagen, wenn du da ins Fitnessstudio gehst, ist es eigentlich eine super, super schlechte Idee, weil du triffst da Hinz und Kunz und kommst eigentlich zu nichts. Und mein Kumpel, der Chirurg, Medizin studiert, wie nennt man denn das? Chirurgmedizin, das ist, glaube ich, ja, der... Letzten Endes ist das, ja, da kriegst du dann später. Der hat mir erzählt, als einem das Bein abgesägt wurde, dass man dem, hast dann halt das abgesägte Bein da und da guckt dann halt Knochen und alles, guckt den Klumpatsch, guckt dann da raus. Ist dann halt offen. Aus dem Stumpf praktisch. Ja, also den Stumpf hast du dann da. Ja. Und dann musste er als assistierender, auszubildender Chirurg eine Er hat es mir gezeigt, eine recht lange, relativ dicke Spritze in den abgesägten Knochen rein, bis zum Anschlag und da was reinspritzen, was gegen den Phantomschmerz was macht. Oh. Und da wurde mir so schlecht, als er mir das erzählt hat und dann auch noch das Gefühl mir erklärt hat, wenn du da in so einen abgesägten Knochen reinbohrst mit so einer dicken Spritze, da wurde mir wirklich anders. Also das finde ich viel ekliger als... Als wenn du da mal so ein paar Fußnägel wechseln lässt. Ja, muss ich ganz danach wegfutterst, ja, klar. Ja. Nee, also ich sag mal so, also ich glaube, dass man da ein bisschen abstumpfen kann, im wahrsten Sinn des Wortes, wenn man das regelmäßig abstumpfen macht. Abstumpfen, hättest du jetzt sagen müssen. Ja, aber das erste Mal, da würde ich mir jetzt auch nicht so leicht tun, muss ich sagen. Also da hätte ich auch ein Problem mit. Spritze in den Stumpen rein jagen. Ja. Oder die Fußnägel essen. Nee, Fußnägel habe ich ja schon bei mir selber gegessen. Also das geht, das. Ach, hast du noch nie eine Fußnägel geknabbert? Einen Fußnägel geknabbert, nee. Aber ich. Nee. Nee? An den Fußnägeln geknabbert? Nee, ist das jetzt so wieder so eine Geschichte, dass du mir unterstellst, dass ich der Kranke bin, dabei bist du der Kranke, obwohl ich noch nie unter der Dusche gekackt habe, mein Freund? Nein, Moment, ich muss es auch nochmal revidieren. Abgeknabbert heißt nicht, dass ich sie aufgegessen habe, sondern dass ich das so mit dem Mund weggemacht habe und dann, dass ich keine Schere brauche. Von den Fußnägeln? Nee, von der Hände. Fußnägel komme ich gar nicht ran. Ja, wollte ich gerade meinen, was hast du für Kranke? Nee. Ich dachte, du hättest sie abgeknipst und Nagel dann ist Nagel. Was ich aber oft mache, wenn ich mir den großen Fußnagel, also den großen Onkel schneide, ja, den Nagel wegschneide, und die sind ja meistens sehr groß und massiv, dann rieche ich immer dran. Weil das riecht. Was machst du dran? Ich rieche dran dann immer. Ich mag den Geruch, der stinkt so nach einer ganz bestimmt, es ist eigentlich ein ekliger Geruch, aber das ist so ähnlich, wie wenn man sich in die Hand forzt. Irgendwie ist es schön. Ja, das stimmt. Weißt du, du hast ihn noch nie in die Hand geforzt, okay? Also du hast dir doch schon mal in die Hand gefurzt. Mal auf. Es ist nicht automatisch normal, nur weil du es so dastehst, als wenn es normal ist. Nein, du hast dich noch nicht nie gemacht. Du hast in deinem ganzen Leben hast du dir noch nie in die Hand gefurzt und hast dran gerochen. Nein. Das gibt's du lass dich jetzt aus, als wenn ich nein, ich lasse dich nicht aus. Bin. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann erzählt hätte. Ich dachte, das wäre was Normales. Ja, das denke ich ab und zu schon, das öfteren Mal. So aber hast du dir mal was abgestartet mit deinen Geschichten, wo du dachtest, du wärst der Normale. Aber mit den Fingernägeln, so, das hast du auch schon mal gemacht, dass du die so eingebissen hast und dass du sie besser wegkriegst. Ja, sicherlich. Vor allen Dingen, wenn ich mir einen Fingernagel geschnitten habe, dann wächst das ja so raus und irgendwann nervt es und dann knibbelt man das ab so. Hast ja, das du schon, auch aber schon ich bin kein Fingernagelkauer. Okay, ich glaube aber, Pocho ist einer. Sag erzählt. Ich dir noch was. Wahrscheinlich hast du es auch noch nie gemacht und das kann ich nachvollziehen. Manchmal benutze ich meine abgemachten Fingernägel als Zahnstocher. Das ist halt so, weil es ist perfekt. Das hat die Natur so gewollt, glaube ich. Das ist die perfekte Dicke, um danach sich so ein Stück Fleisch daraus zu holen. Und gleichzeitig ist es immer verfügbar. Ja, es sind schon limited resources. Ja, okay, du isst aber auch nicht so viel Fleisch, dass du komplett deine Fuß- und Fingernägel da brauchst, um deine Zahnzwischenräume zu reinigen. Aber die biegen sich doch eher als so ein Zahnstocher. Biegen? Nee, wenn du einen dicken erwischt, du musst halt ziemlich Fußnagel. Tief. Nee, mit dem Fußnagel habe ich es noch nicht gemacht, glaube ich. Warte mal. Nee, mit dem Fußnagel. Hast du mit abgeknipsten Fußnagel in den Zahnzwischenräume die Essensreste weggemacht, ja. Nee, habe ich nicht, war nur ein Spaß. Ja, ja, hast du nicht, genau. Ich glaube, das ist der falsche Podcast, um über so intime Details zu sprechen. Wer sagt das? Das ist völlig normal. Also ich bin mir sicher, dass das mehr Leute machen als Leute, die es nicht machen. Also zum Beispiel in der Hand furzen und danach dran riechen, ich würde sagen, 2/3 unserer Hörer haben das schon gemacht. Okay, pass mal auf, wir reichen das nach. Wir haben ja eine dritte Instanz. Wenn wir beide uns uneins sind, dann ist Pocho immer das Zünglein an der Waage. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich noch nicht in die Hand gefurzt hat, sich noch nicht Fußnägel abgekaut hat, dran gerochen hat und noch nicht Fingernägel abgeschnitten hat und sich damit die Zähne sauber gemacht hat. Nicht das ganze Paket. Eins, es reicht erstmal eins. Eins von dreien? Okay, um was wetten wir? Also er hat auf jeden Fall sich schon mal in die Hand gefurzt und danach dran gerochen. Das hat doch jeder schon mal gemacht. Ich hab das nicht gemacht. Du hast das nicht gemacht. Weil das gibt's doch nicht. Also. Ich auch nicht. Ich hab das auch nicht gemacht. Das würde ich niemals tun. Das kannst du doch nicht. Das müssen doch. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz. Ich muss mal kurz jemanden. Ich will auch noch eine Ich überlege auch, ob ich jetzt wen anrufe. Nee, ich rufe auf keinen Fall jemanden an, sondern ich schicke eine WhatsApp-Sprachnachricht. Gott. An? Philipp Jordan, pass mal auf. Ja gut, das ist natürlich auch ein ganz schlechter Ansprechpartner für solche Geschichten. Hallo Philipp, ich bin's, Ricky. Du, pass auf, wir sind gerade in einer Podcast-Aufnahme und du bist das Zünglein an der Waage. Es geht bei uns gerade darum, ob es nicht völlig normal ist, dass man sich dann und wann mal einfach in die Hand furzt und danach riecht, wie eigentlich das, ja, der Furz riecht. Und jetzt würde ich mal gern von dir wissen, wenn es dir nicht zu intim ist, ob du das auch schon mal gemacht hast und ob du, so wie ich es meine, auch der Meinung bist, dass wahrscheinlich 2/3 aller Podcast-Hörer sich regelmäßig in die Hand furzen und danach dran riechen. Vielen Dank und hey, viel Spaß am Samstag beim Happy Day-Auftritt in Wien. Ich kann leider nicht vorbeikommen, Kindergeburtstag. So. Du bist auch noch geplackt. Gucken, ob er zurückschreibt, beziehungsweise zurücksendet. Ja. Was natürlich auch den verquersten und geistesgestörtesten Menschen jetzt gefragt, der mir auch eingefallen wäre. Also Roman wäre der, also das wäre der eigentliche. Ja, steckt gewesen. Sich den Finger in den Po, Mann. Der musste ja gestoppt werden neulich, vor nicht allzu langer Zeit, weil er mal wieder, also er wollte mal wieder in eine Flasche pissen war es gar nicht, sondern er wollte die Pisse trinken. Er hat ins Glas gepinkelt auf Twitch. Und danach wollte er die Pisse trinken und dann hat Philipp Angst gehabt, dass sein Channel gesperrt wird, weil ja auf Twitch, sag mal, relativ strikte Regeln gelten, was sowas ja angeht. Die Urinrichtlinien, die sogenannten. Selbst wenn du kotzt, wurden wohl schon Kanäle gesperrt. Also wenn sich jemand vor laufender Kamera übergeben hat und so. Da sind die Amerikaner knallhart. Die kennen da nichts. Ja. Mal gucken, ob was kommt. Aber es kann auch sein, dass die schon mitten in den Tourplanungen sind, denn am Samstag ist Happy Day in Wien. Live, muss man an dieser Stelle sagen. Wo weiß ich aber nicht, also in welcher Lokalität, aber irgendwo in Wien. Ich wollte da nicht hin, aber wie gesagt, Kindergeburtstag geht vor, kann ich nichts machen. So einfach ist es. Fußball, Chris, haben wir uns schön hier eingegroovt. Ja, Stuttgart-Bayern, wolltest du da noch irgendwas wissen? Hast du das Spiel nochmal nachträglich on demand geguckt? Ja? Hab's mal angeguckt. War halt einfach richtig scheiße vom VfB. Mehr kann ich dazu fast gar nicht sagen. Also einerseits habe ich schon damit gerechnet, dass Bayern Stuttgart mehr oder weniger leicht besiegen wird, ohne großen Aufwand. Aber ich war schon ein bisschen überrascht, was für eine Taktik Taifun Korkut gewählt hat. Vor allem hat er ja schon Erfahrungen damit gemacht, wie man die Bayern schlagen kann. Und diesmal hat er sich letztendlich ganz anderes entschieden. Da war aber auch der bayouvarische Aggregatzustand ein ganz anderer. Also da gebe ich dir recht, aber wenn du dich als Trainer danach hinsetzt und monierst, dass die Wege von, also wenn du den Ball eroberst von den Bayern, zu lang sind, um dann selber gefährlich zu kontern und gleichzeitig aber wirklich nur 2 Offensivspieler aufs Feld stellst, davon einen noch als rechten Mittelfeldspieler bringst, ja, dann weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht dann doch ein bisschen nicht nur daran lag, dass die Bayern momentan gut in Schuss sind. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Stuttgart da viel zu wenig ja, versucht hat, selber irgendwie mal eine Chance zu kreieren und ein bisschen mutiger nach vorne zu agieren, sondern das wirkte wirklich so, als ob es nur darum ging, möglichst lange die Null zu halten und irgendwie da durchzukommen. Also so wirkte das auf mich. Wie wenn du, weiß ich nicht, irgendeinen Shooter spielst, Call of Duty, und die ganze Zeit nur an so einer Ecke langläufst und hoffst einfach nicht getroffen zu werden, aber selbst nie einen Schuss abgibst oder versuchst, jemanden zu erschießen. So wirkte das auf mich. So, wirst halt trotzdem Letzter. Also im Grunde genommen hätte, ja genau, im Grunde genommen hätte auch der Balljunge im Tor stehen können von Manuel Neuer. Ja, 100%. Es gab ja nicht einen einzigen Torschuss. Nee. Nicht ein Torschuss, keine Ecke, nichts. Es gab einen Moment in der 14. Minute, da konterten Askasiba und Insua, ja, also zwei Defensivspieler waren dann unsere Konterspieler. Und da war es halt so, dass aus meiner Position hinterm Tor sah es so aus, als ob Insua den Moment verpasst hat, wo er hätte schießen können. Also du siehst das ja dann so und siehst auf einmal der Ball, oder du erkennst den Ball und siehst so einen Zwischenraum, denkst, warum schießt du jetzt nicht? Aber es sind natürlich nur Millisekunden. Als ich es dann im Fernsehen gesehen habe, habe ich gemerkt, dass da war einfach keine Chance war, und ich dachte aber, es wäre eine gewesen. Ja, ansonsten war da nichts, überhaupt nichts. Und natürlich die Stimmung hier in Stuttgart ist schon richtig geil. Da, also gefühlt sind wir schon irgendwie am 12. Spieltag und haben erst 3 Punkte. So fühlt sich's aktuell an hier. Ach echt? Die Stimmung ist so depressiv, ja? Richtig, richtig gut. Aber das liegt auch an Korkut als Trainer, weil natürlich war die Rückrunde gut. Und er hat den Nörglern und Kritikern so ein Stück weit die Argumente genommen, weil er ja abgeliefert hat. Aber die kommen natürlich jetzt alle irgendwie wieder aus ihren Löchern, weil genau das passiert, was man einfach schon in der Rückrunde erwartet hat. Dass ja, die Taktik, die Korkut spielt, relativ schnell entlarvt wird und dass man sich darauf einstellen kann. Gegen Bayern, da würde ich das Ganze noch nicht mal so hochwerten, aber zum Beispiel Mainz hat das ganz gut gemacht, hat im Spiel sehr vernünftig umgestellt und konnte dann dafür sorgen, dass Stuttgart nicht mehr ganz so gefährlich beziehungsweise so gut das Spiel bestimmen konnte, so wie es in den ersten 20, 25 Minuten war. Ja, aber auch jetzt gegen Bayern habe ich das Gefühl, dass die auch vom Kopf her irgendwie schon aber gefühlt habe ich auch noch nie Fahrwasser geraten. So oft in so einer hohen Taktfrequenz so viel Schwarzmalerei erlebt, wie nach dem zweiten Spieltag, wie aktuell. Es liegt, glaube ich, nicht daran, dass ich mehr konsumiere. Es wird einfach, wo du hinguckst, werden schon Krisen an den Tag gelegt. Ne, DFB-Pokal raus, ihr da und Leverkusen in der Krise, Stuttgart in der Krise, Leipzig Schalke. In der Krise. Schalke, ja, ja. Schalke in der Krise, genau. Das habe ich noch nie erlebt nach dem zweiten Spieltag, nach dem zweieinhalbsten Spieltag, wenn wir den DFB-Pokal mitrechnen. Also das habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich noch nie erlebt. Aber was ich mir halt denke, ist, also es ist jetzt ja nicht so, dass diese ganzen Niederlagen, zum Beispiel jetzt für Schalke oder auch für Stuttgart und Leverkusen, dass die nur unglücklich zustande kamen, sondern es war ja so, dass den Schalkern auch nicht allzu viel eingefallen ist, wie sie jetzt gegen Berlin vorgehen können, gegen diese sehr, sehr gute Defensive. Und ich glaube, das ist das, was einen so unruhig macht. Weißt du, du kannst nicht sagen, ja, Mensch, gut, bei Schalke kannst du noch am ehesten sagen, wenn der Elfer reingeht, da den sie bekommen, dann läuft das Spiel anders. Aber du kannst jetzt, als das 1-0 gefallen ist, dann nicht sagen, Schalke hat dann Chance um Chance gehabt und stand kurz davor, den Ausgleich zu machen, sondern ich habe schon das Gefühl gehabt, dass denen einfach nichts eingefallen ist und die Berliner das sehr, sehr gut verteidigt haben. Und zwar in einer Art und Weise, wo ich der Meinung bin, dass es auch andere Mannschaften schaffen könnten. Und dann denke ich halt gleich schon wieder so daran, oh Gott, man, da geht Schalke dahin, möglicher Titelkandidat ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest eine Mannschaft, die vielleicht ein bisschen da oben mitspielen kann. Leverkusen hat man sich was erhofft, da greifen die Mechanismen auch noch nicht so richtig, obwohl das ja in Gladbach die erste Halbzeit gar nicht schlecht war. Aber trotzdem, insgesamt stehen sie jetzt mit 0 Punkten da. Leipzig hast du schon angesprochen. Man hat sich auch ein bisschen mehr erhofft insgesamt, so was den Spannungsbogen der Liga angeht, sage ich jetzt mal. Da deutet sich, klar, am zweiten Spieltag kann man es noch nicht hundertprozentig sagen, aber da deutet sich schon so ein bisschen an, dass es eigentlich nur eine Mannschaft gibt, die aktuell das abliefert, was man sich von ihr erhofft, und das ist Bayern München. Genau. Das ist es auch, was ich genauso sehe. Wir haben im Vorfeld zu dieser Saison uns ja fast schon, und jetzt bewahrheitet sich das ja auch, was wir da gemacht haben, dass wir uns da so ein bisschen irgendwie die Spannung aus den Fingern gesogen haben. Und ich habe auch wirklich gedacht, nach der tollen Transferpolitik von Leverkusen, dass Leverkusen ein absoluter Garant ist. Und ich wollte schon sagen, ich freue mich richtig auf die Euroleague-Spiele von Leverkusen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass die weit kommen. Da reden wir nachher noch kurz drüber, über Champions League Auslosung und Euro League. Nur kurz absolut. Die Chancen. Die Schalker, da habe ich mir gedacht, dass da Goretzka und Max Meyer weg sind. Das trifft die schon hart, aber ich glaube schon, dass wenigstens einer von beiden mit Rudi durchaus gut aufgefangen wurde, ein Verlust. Erstes Spiel. Und als ich dann dieses desolate Interview nach dem Spiel gehört habe von Sebastian Rudi, was er da bei Sky 90 geführt hat, das war so fürchterlich. Ich bin erst kurz hier und war noch nicht im Rhythmus. Sag mal, du kommst vom FC Bayern. Es ist ja nicht so, als wenn du jetzt von TuS Grevenbroich kommst, wo ganz andere Richtlinien des Trainings herrschen. Es ging ja darum, der Reporter hat auch gefragt, mehr oder weniger, warum er vom Platz genommen wurde und ob ihn das irgendwie stört. Weil er scheiße war. Ja, genau, aber das kann er ja nicht sagen. Also natürlich könnte er das sagen. Aber das, ich habe mir genau das Gleiche gedacht wie du. Ich habe mir auch so gedacht, du kannst doch jetzt nicht als Begründung anführen, dass du noch nicht so mehr oder weniger richtig in Saft stehst. Du hast die komplette Vorbereitung mitgemacht oder beziehungsweise den größten Teil, weil er war noch bei der Nationalmannschaft, aber trotzdem, der ist auf einem selben Fitnessstand wie andere Nationalspieler, die auf Schalke gerade aktiv sind. Also von daher ist das für mich, sehe ich wie du, eine schwierige Antwort, aber ich kann mir vorstellen, dass er sich seinen Einstand auch anders vorgestellt hat. Sicherlich, na klar. Dann lief es halt für ihn richtig scheiße jetzt im ersten Spiel. Ja. Und es ist aus meiner Sicht schon eine klare Aussage, wenn dich der Coach nach 50 Minuten vom Platz holt. Also, ja, das ist eine wirklich harte Aussage. Und ich glaube auch, wenn man sich jetzt so den zweiten Spieltag anguckt, möglicherweise reden wir in 14 Tagen, wenn wir über drei Wochen, wenn wir über den vierten Spieltag reden, ganz anders, und so ist es ja beim Fußball, ne? Jetzt wissen wir es klug, jetzt klugscheißen wir so, als hätten wir nie was anderes gesagt und wir wussten es doch immer besser. In drei Wochen reden wir wahrscheinlich komplett einen anderen Kram, aber jetzt momentan ist die Liga volles Brett auf Relevantisierung. Die ist so egal, die Liga, und ich glaube auch Champions wie Euroleague, da kommen wir dann gleich noch zu, da können wir von Glück reden, dass die deutschen Mannschaften relativ leichte Gruppen haben. Ich glaube aber, diese Liga ist gerade auf dem richtig guten Weg, völlig egal zu werden. Das sehe ich international nicht so. Wie national. Ja, siehst du nicht so international? International, da gebe ich dir recht, dass man da den Anschluss verliert zu den Top 2, möchte ich aber nur sagen. Also, aber du weißt, worauf ich hinaus will, dass die Liga auch national völlig egal wird, weil ich nicht glaube, dass Bayern jetzt erstmal abschmiert. Das können sie aber die Meisterschaft schaffen. Bin ich ehrlich, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass es wirklich ein Zwei- oder sogar Dreikampf wird. Also im besten Fall, wie gesagt, straucheln die Bayern irgendwie durch den Trainerwechsel und so. Und aber Herr Enrico, ist es denn nicht mal schon ein Anfang, ein Lichtblick, wenn es irgendwie einen Prozess von irgendeiner Mannschaft gibt? Da gibt es Dortmund, ja. Ja, wo denn? Ist Dortmund für dich jetzt schon nach einem 0-0 gegen Hannover auf dem Weg, wo du dir denkst, oh, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus, da kann was wachsen. Ja, und zwar, ja, ich würde jetzt nicht das Spiel in Hannover dann nur ausklammern, sondern das erste Spiel, was ihr gezeigt habt gegen Leipzig, fand ich schon nicht schlecht. Natürlich ist da auch noch Sand im Getriebe und es rumpelt da immer noch. Und das Problem, was ich halt habe, ist, dass du mit überschaubaren Defensivmöglichkeiten dann auch so eine Maschine wie Dortmund ausschalten kannst. Das haben ja die Hannoveraner gar nicht schlecht gemacht, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja. Also das war ja richtig gut. Aber trotzdem glaube ich, dass da schon ein Umbruch stattfindet und die Mannschaft sich auch weiterentwickeln kann. Aus meiner Sicht haben die jetzt den perfekten Trainer für so ein Umbruch. Ist es ein Umbrüchlein oder so? Das ist schon ein Umbruch. Ich denke, das ist schon ein Umbruch. Ja. Sie haben sich interessante Spieler. Und ich glaube auch, dass es der richtige Trainer ist, ja. Ja, sie haben sich interessante Spieler geholt. Da sehe ich auch ein paar Leute, die ich mit Spannung jetzt verfolgen werde über die komplette Saison hinweg. Ja. Aber eins ist mir halt auch klar. Damit Dortmund am 34. Spieltag noch um die Meisterschaft spielt, muss bei Bayern eine Menge schief laufen. Das war von vornherein klar. Also, dass das nicht aus eigener Kraft geht, das war für mich, wie gesagt, klar. Und ich habe mir das erhofft, war mir doch auch klar, ja. Was ich mir noch erhofft habe, ist, dass Schalke einen Schritt weiter macht. Ja, also, dass sie wegkommen von diesem sehr defensiven Fußball. Das meine ich nicht mal. Das habe ich mir aber erhofft, dass sie einfach ein bisschen variabler werden und mehr Möglichkeiten finden. Hast du gedacht, die werden facettenreicher? Ja, ich habe mir überlegt, ob ich das so beschreiben soll, aber das würde meine Erwartungen fast schon übersteigen. Mir ging es einfach nur darum, in der letzten Saison habe ich das Gefühl gehabt, dass Schalke ähnlich wie Stuttgart oder sogar extremer als Stuttgart, häufig einfach auch ein bisschen Glück hatte und Naldo. Weißt du? Ja. Also es war, ja. es hing zu viel an einem Spieler und an der guten Defensive, die sie definitiv hatten mit Naldo, der ja da wirklich alles rausgeholt hat, was nur möglich war, gerade mit dem Kopf. Aber ich habe jetzt halt so gedacht, okay, die haben jetzt schon ein paar interessante, gute neue Spieler und Tedesco ist einfach ein guter Trainer. Das hat er in Aue gezeigt, das hat er jetzt auch auf Schalke gezeigt, das ist kein schlechter. Vielleicht machen die den nächsten Schritt. Damit meine ich, sage ich auch gleich dazu, nicht, dass Schalke direkt wieder Vizemeister wird und am 30. Spieltag noch ein ernstzunehmender Konkurrent für Dortmund und Bayern ist, sondern dass es insgesamt im Spiel einfach etwas besser wird, so möchte ich es mal sagen. Einfach ein bisschen mehr, weil Schalke habe ich mir letzte Saison nicht gern angeguckt. Die Spiele fand ich nicht besonders gut. Schalke habe ich mir auch nicht gern angeguckt, aber ich dachte auch, dass Schalke einen gewissen Prozess gemacht hat, einen Prozess einfach zu einer besseren Mannschaft, und dazu möchte ich nicht sagen, dass sie kreativer und effizienter nach vorne spielen, sondern ich glaube, dass sie einfach diesen, der scheinbar Tedesco-Stil, dass der weiterentwickelt wird. Und damit meine ich nicht, dass die dadurch facettenreicher werden, sondern ich wollte einfach nur, dass sich der Fußball, so wie er da praktiziert wird, nochmal auf die Spitze getrieben wird und noch effizienter wird. Und das ist, glaube ich, nicht passiert. Ich glaube, weiß nicht, ob sich der Gag erzählt hat, dieser Tedesco-Fußball. Und es wurde ja auch oft erzählt, dass der dechiffriert wurde, da der Fußball, die Art und Weise, diese defensive Art und Weise, wie Tedesco spielen lässt, aber ich glaube, das war so eine Breakout-Saison, letzte Saison für Schalke, und ich glaube, die kommen jetzt einfach wieder an der Realität an, und ich glaube, das ist doch bis auf Dortmund nach den Bayern mit allen Mannschaften so, dass es da immer mal so einen Peak gibt und dann wird das, dann sinkt man wieder ab in der Menge der Bundesliga-Mannschaften. Also Das geht mir nicht. Ich hab da keine Hoffnung. Weil ich insgesamt da schon eine gute Mannschaft sehe. Also das ist jetzt nicht so, dass man kadermäßig, denkt, der kommt aus nichts, der und der Spieler, sondern die haben einen super Torhüter, die haben die beste Innenverteidigung, die du nach der letzten Saison stellen kannst, also mit Sané und Naldo, das ist schon ziemlich fett, was sie da aufbieten. Dann hast du so Typen wie Stambouli, da weiß ich auch nicht, dass aus meiner Sicht ist seine Geschichte auch noch nicht ganz zu Ende erzählt. Ich finde ihn super und habe das Gefühl, dass der so ein bisschen untergeht, ist vielleicht übertrieben, aber weißt du, ich meine, dass da noch, man könnte noch mehr über den in den nächsten Monaten, Jahren hören, auch wenn der, glaube ich, schon knapp 30 ist oder so, aber ich finde ihn richtig gut. Und dann haben die halt ein, aus meiner Sicht, sehr, sehr gutes Mittelfeld mit Mascarell. Den Embolo, den finde ich immer noch gut. Ja, der ist auch nicht schlecht, das ist gar keine Frage. Caligiuri hast du dann noch, also es ist insgesamt eine gute Mannschaft. Konoplyanka, der Kader ist wirklich gut. Ich sehe da jetzt nicht so, ja, so Spieler, zum Beispiel, wie ich bei Hoffenheim gesagt habe, bei dem, wie heißt er, der jetzt zur Nationalmannschaft eingeladen wurde? Nico Schulz, genau. Da hab ich immer wieder gesagt, ich bin da nicht zu 100% davon überzeugt, dass der dich wirklich weiterbringt. Oder ob der einfach nur an einem ganz besonders guten Tag fast schon für ihn übermenschliche Leistungen abliefern kann. So, aber auf Schalke sehe ich es wirklich so, dass da einige Spieler sind, die auch noch einen nächsten Schritt machen können. Marc Uth, weißt du, ist auch ein mega geiler Stürmer, der da einen Haufen Buden reingemacht hat. Den kannst du auch mit zur Nationalmannschaft nehmen. Ja, für die jetzt, also da wäre ich jetzt auch nicht aus allen Wolken gefallen. Ja, und die haben insgesamt einen, aus meiner Sicht, noch entwicklungsfähigen Kader, aber gleichzeitig sind da auch viele, ja, gestandene Bundesligaspieler mit dabei, die jetzt auch nicht, weißt du, völlig aus den Latschen kippen, wenn es mal nicht so läuft oder wenn mal Fehler passieren, die direkt wegbrechen. Das hatte ich auch nicht das Gefühl, dass die gegen Hertha weggebrochen sind, sondern es war halt einfach diese unheimlich gute Defensive, die Berlin hat, und dagegen ist den Schalkern da nichts eingefallen. Und wie gesagt, wenn die natürlich das 1-0 machen, wenn der Elfmeter reingeht, ja, wenn Caligiuri das Ding trifft, dann bin ich mir sicher, dass das Spiel anders läuft. Und du kannst natürlich auch sagen, wenn am ersten Spieltag gegen Wolfsburg da in der letzten Sekunde nicht die Kiste gemacht wird von Wolfsburg, ja, dann starten die da mit einem Unentschieden auf Wolfsburg. Als Wolfsburger, oder? Kotzen die mich an. Ja, vor allem, dass jetzt schon wieder darüber gesprochen wird, dass endlich mal jemand die Wolfsburger in den Griff bekommen hat. Labbadia oder was? Und Labbadia und Schmadtke, das ist mir viel zu früh. Hamburg hat doch, glaube ich, letztes Jahr auch die ersten beiden Spiele gewonnen. Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Also das ist mir für so eine Mannschaft, für so eine charakterlose Truppe, ist mir das viel zu früh, da schon jetzt die Rückschlüsse zu ziehen, dass jetzt alles super läuft und man sich auf eine ruhige Saison einstellen kann. Also für mich ist das immer noch eine Mannschaft, und es wird diese Momente geben, die in dem Moment, wo sie gefordert wird, einfach nicht abliefert. Und damit meine ich nicht gegen Kiel in der Relegation, sondern es kam ja eigentlich im Vorfeld zu diesen Spielen gegen Kiel darauf an, sich von diesem Relegationsplatz zu lösen. Und da fehlt es ja an Einsatzbereitschaft. Und haben die ja wirklich eine fast schon lethargische Leistung an den Tag gelegt. Und viele von denen sind ja immer noch da. Ist ja nicht so, dass sie den kompletten Kader ausgetauscht hätten oder so, sondern das sind ja ähnliche Spieler, die da immer noch auf dem Platz stehen. Also da mache ich weiter ein großes Fragezeichen. Und den gönne ich natürlich auch nicht. Nein, den gönne ich es auch nicht. Ganz persönliche Abneigung. Ja, und bei Leverkusen? Warte mal, bevor du über Leverkusen sprichst. Ich muss mal kurz sagen, wir waren am Sonntag auf dem Oldtimer-Treffen. Ja, ein guter Bekannter von meinen Eltern hat da 3 Oldtimer irgendwie hingegangen. Da waren wir auf jeden Fall. Da ist ja immer ein großes Fest. In Wolfsburg? In Hannover, in Garbsen. Okay. Weißt du, was für mich der Highlight gibt? Es natürlich Bratwurststände und diese Eis-Sandwich-Stände und alles, was es heutzutage so Streetfood-mäßig gibt. Aber das Highlight für mich war der Obst- und Gemüsestand. Da habe ich mir 2 Kilo Pflaumen für 2,20 Euro gekauft. Frage ich dich mal. Wo hat man denn sowas schon mal erlebt? Ich kaufe nie irgendwas ein. Ich kenne mich mit Preisen nicht so gut aus. Kaufst du denn nie irgendwas ein? Nudeln kosten 15 Euro, oder? Nudeln kosten 15 Euro, genau. Ja. Dennis Aogo hat, glaube ich, 5 Euro getippt für Pixar. Genau, ja. Das habe ich auch gesehen. Ja, das ist auch meine Lieblingssektion vom Basil. Ich kann jedem empfehlen, auf Instagram Ina Aogo zu folgen. Das ist einfach nur, das ist fantastisch. Ina Aogo? Ina Aogo ist die Frau von Dennis Aogo. Das dachte ich mir. Ja, und im Sommer gab es eine wunderschöne Instagram-Story von Ina Aogo. Da ging es nämlich darum, sie war in einem normalen Ferienflieger. Das ist natürlich schon für sie, also ekelhaft, wenn es sein muss. Ja, so, und dann ist sie da rein und ihr Kind hat in die Hosen geschissen. Und jetzt wollte sie die Scheißewindel direkt am Platz wechseln. Ist nicht erlaubt. Aus hygienischen Gründen dürfen sie das nicht. Sie müssen praktisch aufs normale Flugzeugscheißhaus und da die Kackewindel wechseln. Jetzt war es aber so, dass das Scheißhaus besetzt war. Und Ina Aogo konnte die Kackewindel nicht wechseln. Also hat sie sich gedacht, da gebe ich doch einen Fick drauf. Ich wechsle jetzt hier die Windel auf dem Platz. Und dann kam die Stewardess und hat jetzt, also ich war nicht dabei, sondern Ina Aogo hat das alles in der Instagram-Story erzählt. Dann hat die Stewardess ihr nochmal gesagt, dass das nicht geht. Aus hygienischen Gründen dürfen die keine Scheißewindeln auf dem Flugzeugsitz machen, weil ich gehe davon aus, weil da wird ja auch gegessen und da sind ja gleich die Tische daneben und so. Und wenn das Kind da jetzt einen halben Novovirus ausscheißt und danach fliegen andere da wieder zurück, kannst du dir ja schon vorstellen, auf was ich hinaus will. So, auf jeden Fall ging das so weit, dass sich irgendwann der Pilot eingeschalten hat. Ja. Also sie wollte einfach nicht davon lockern. Also, nix, der Peyton werden jetzt hier, so heißt das Kind, Peyton Rose, werden jetzt hier die Kackewindeln gewechselt. Da könnt ihr mir gar nichts. Und dann irgendwann hat sich der Pilot eingeschaltet und da sagt Ina Aogo in ihrer Instagram-Story zu Recht, wo gibt's denn sowas? Wo mischt sich denn da der Pilot ein? Mhm. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Haben die noch alle? Und meistens kommen dann so welche dummen Pullers mit, ich misch mich ja auch nicht in seinen Job ein. Weißt du, mit solchen Argumenten kommen die ja dann oft. Das wäre schön gewesen. Und das Schöne wäre auch, sag mal, wenn die Steward jetzt einfach gefragt hätte, was bilden sie sich eigentlich ein, wer sie sind? Und sie dann einfach gesagt hat, ich bin Ina Aogo und 95% aller Menschen auf der Welt, 99,5% aller Menschen auf der Welt hätten gesagt, ja. Ich hätte, weil ich ja ein lustiger Zeitgenosse bin, wenn sie gesagt hätte, ja, ich bin Ina Aogo, hätte ich gesagt, ja, wake me up before you go go. Ja, schön. Und dann hätte der ganze Zug, nee, es war ja ein Bus, nee, es war ja ein Flugzeug, die hätten dann mitgemacht. Wäre schön gewesen. Wenn wäre reingekommen. Mensch, George muss Michael. Mal kurz unser Teamspeak durchgehen. Was? Ich dachte, ich podcaste gerade mit Lukas Vogelsang. Oh, das war schön. Die Zeit mit Lukas früher. Ja. Ja, jetzt kommentiert er Raw. Okay. Ja, Manu Thiele. Lukas Vogelsang und Manu Thiele kommentieren Raw bei TM3. Oh, Träume. Stark. Ja, also das ist Ina Aogo. Es lohnt sich definitiv. Wundert euch nicht, solltet ihr ihr jetzt folgen und mal gucken. Also, ne, meine, ich kann mir so richtig gut vorstellen, wie du immer im Hintergrund bist auf jedem Bild. Absolut. Nee, aber du folgst ihr jetzt zum Beispiel. Es kann sein, dass wenn du in einer Stunde die Stories abrufst, dass also komplett alles voll ist. Ich glaube, man kann nur 12 Stories innerhalb von einer Stunde raushauen. Das schafft Ina immer. Ja. Also die ist da voll dabei. Ich weiß gar nicht, was eine Instagram-Story ist. Ja, ist aber nicht so wichtig. Also das merke ich immer wieder. Weil Pflaumen sind lecker. Oh, nee. Ja, ansonsten. Weißt du, wo der Unterschied zwischen Pflaumen und Zwetschge ist? Ja. Wollen wir über Leverkusen reden? ich kann da gar nicht so viel drüber sagen, ganz ehrlich. Ich finde es nur etwas bedenklich, dass die jetzt schon, also wenn das stimmt, über den Trainer diskutieren. Das finde ich schon interessant. Also und jetzt mal ganz, ganz, ganz pauschal finde ich den Start, also wenn du nach 2 Spieltagen noch keinen Sieg hast, finde ich das alles noch nicht so bedenklich. Nein. Auch wenn du nicht gut gespielt hast. Ist scheißegal, ob das jetzt der 1. und der 2. Spieltag ist oder der 23. oder 24. Irgendwann in der Saison wird es auch für solche Mannschaften wie Leverkusen, Schalke oder sonst irgendjemanden so weit kommen, dass sie mal 2 Spiele in Folge verlieren. Das ist mir alles egal. Da diskutiere ich nicht über den Trainer. Und ich muss sagen, ich fand die Leistung jetzt von Leverkusen nicht so bedenklich, dass ich direkt den Trainer in Frage stellen würde. Wie gesagt, wie haben die denn im DFB-Pokal performt? Auch raus, ne? Nee. Echt? Mal, weiß ich nicht. Jetzt, da muss ich nachgucken. Meine ja, die sind auch rausgeflogen. Ich dachte, es wären nur Uffelind, Frankfurt und Stuttgart rausgeflogen von den Bundesliga. Frankfurt war es, genau. Ach, Gott sei Dank, weil ich wollte gerade schon. Nee, genau, die haben sage und schreibe mit 1-0 gegen wahrscheinlich Viertligisten Pforzheim gewonnen. Stark. Das ist natürlich jetzt auch nicht. Aber guck doch mal. Gegen Leverkusen haben sie eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Ja, also das war gegen Leverkusen, gegen Gladbach, haben sie eine gute erste Halbzeit gespielt. Absolut, waren sie die bessere Halbzeit Mannschaft. War nicht so gut. Ja, aber das ist ein Spiel, das würde mir jetzt keine Sorgen machen. Das solltest du gewinnen, klar, wenn du so startest, dann kann man da mal ein Tor erzielen und dann wird es mit Sicherheit auch leichter als Auswärtsmannschaft. Aber das finde ich jetzt noch nicht so bedenklich. Jetzt hier das Spiel gegen Wolfsburg, da muss man sagen, da hat natürlich auch der Özcan ein bisschen dafür gesorgt. Das erste Gegentor war... Ja, und das war für mich fast schon dann der Türöffner oder was, ja, das hat der Mannschaft dann irgendwie so einen kleinen Knacks mitgegeben, glaube ich, weil bis zu dem Gegentor fand ich das ordentlich, was die gespielt haben, fand ich wieder nicht schlecht, das Tor von Bailey fand ich geil, also das sah alles nicht schlecht aus und dann macht der Özcan halt so einen dummen Fehler, passiert und danach haben sie irgendwie, weiß ich nicht mehr so richtig zurückgefunden. Da kann man dem Trainer dann unter Umständen einen Vorwurf machen. Wenn man es irgendwie kritisieren will. Wen hat er denn eingewechselt? Spielt der Radetzky jetzt wieder? Ich glaube schon, ne? Ich glaube erst ab nächster Woche. Diese Woche ist ja auch nichts. Ja, genau. Da müsste der wieder da sein. Also, ich bin natürlich, wie heißt der Trainer? Heiko Herrlich, ne? Mhm. Nee, sag mal. Ja, Heiko Herrlich. Ach so. Ich bin gespannt, ob wir nicht einfach die nächste Instagram-Story von Ina Aogo sehen, in der Heiko Herrlich einfach am Giebel hängt in der Bayer-Arena. Ich kann mir gut vorstellen, dass der sehr labil ist, mental. Also. Und wenn da jetzt schon nach dem zweiten Spieltag über den diskutiert wird, bin ich da sehr gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach instant stirbt. Bumm, tot. Das kann ich mir auch vorstellen. Diese beiden Szenarien halte ich für sehr realistisch. Ich glaube aber, jetzt beginnt so ein leichtes Abwägen. So der Rudi Völler sitzt da in seiner Pillenbude da oben. Ah, was mache ich, Mann? Hoffentlich verlieren wir noch 2 Spiele, dann kann ich den Herrlich entlassen. Aber er hat da auch eine Top-Saison letztes Jahr abgeliefert, weil ich glaube, der Ex-Leipzig-Trainer, der steht da schon parat. Ich glaube schon. Und ich Stuttgart glaube, hätte man auch nichts gegen den übrigens. Wie heißt denn der? Hasenhüttl. Ich glaube, dass der Rudi Völler sich jetzt denkt, also jetzt bitte nicht so kaugummimäßig das irgendwie in die Länge ziehen, das leidige Thema. Verlier bitte jetzt noch 2 Spiele, dann können wir den Hasenhüttl holen. Ich glaube, das geht da jetzt ein bisschen hin und her. Ich glaube aber nicht, dass der Hasenhüttl zu euch geht. September wieder einen neuen Job annehmen. Gab's ja die Sperre von Leipzig, dass er vor September keinen neuen Job annehmen darf. Ja, man muss ja auch muss ja Bock auf einen haben. Ich glaube nicht, dass Stuttgart die richtige Adresse ist. So, jetzt pass auf, jetzt zeige ich dir meine, also das ist jetzt, finde ich, Instagram Story von Ina Aogo. Jetzt hör zu. Hm? Ach, jetzt sagt sie nichts. Also es kommt auch mal, dass sie einfach in die Kamera guckt und Musik drunter legt. Mit einem Duckface? Ja, natürlich. So jetzt hier. Selbe Position wie gestern um diese Zeit. Dennis mit dem Hund raus. Dennis ist mit dem Hund raus. Und ich quatsche mit Instagram. Oh. Jetzt geht's los. Und ich freue mich richtig, dass es so vielen bei 21 Buttons gefällt, weil... dann bestelle ich auch mal meine Klamotten. Das ist keine bezahlte Werbung, was ich hier mache. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde es einfach so cool. Warte mal. Echt viele Nachrichten bekommen. Also, ich hoffe, dass ich da... Merkst, kennst du 21 Buttons? Und ich finde, man... Es geht die ganze Zeit so weiter. Mich regt das immer so schnell auf. Dann geht denn das? Ich weiß, ich kann die ganzen Striche oben nicht sehen. So, immer noch. Seitdem ich so gut im Training bin. Im Blasen bin. Oh, nee. Ja. Mann, ist die blöd. Der sieht aus Was? Auf Instagram. Aber dich sabbelt immer so viel, dass er sich das gar nicht mehr anguckt. Deswegen sieht er das wahrscheinlich sowieso nicht. Oh, warte mal, da muss ich nochmal zurückfuhren. Was macht denn die da? Internas von Aogo. Ist jetzt dazu. Jetzt. Natürlich auch gut. jetzt noch schnell einen Keks, bevor Dennis kommt, weil er hat gesagt, wir schlimmen heute nichts. Aber das merkt er halt nicht. Ist er frech. Ist tatsächlich so, seitdem ich so gut im Training bin, klar, muss ich immer irgendwelche Sachen essen. Süßigkeiten. Und esse ich nie Süßigkeiten. Nee. Kann ich mir das vorstellen? Ich verbrenne viel zu viel. Wisst ihr was? Oh, man, Ricky. So ja. Können wir bitte jede Woche jetzt die Ina Ogo Insta Story der Woche machen? Ja, ihr seht richtig, ein Filter ist auf meinem Gesicht. Oh, wir haben told me. Heute ist es soweit. Also ich benutze sonst nie Filter, weil ich das so verkleidet finde, aber da ich weiß es ja. Ina Ogo ist für mich, ich kann es dir so sagen, das ist die beste Person, die ich je auf Instagram gefunden habe. Pass auf, jetzt musst du kurz erraten, wer ist es? Wir müssen einen Spieler suchen, den du kennst. So, ja, hier, pass auf. Wer ist das? Ah, warte mal, er sagt nichts. Scheiße, diese Instagram-Stories ohne Ton ist doch doof. Ah, hier vielleicht. Oh, das ist schwer. Ja gut, es war schwer. Ich gebe den Tipp. Leroy Sané. Leroy Sané. Ich wollte erst Kenny Omega sagen, aber war er nicht. Kenny Omega? Oh. Es streitet ab. Ah, wer war das denn? Das war doch Titus O'Neil. Ja, warte mal hier. Was ist er denn jetzt? Life advice is find yourself a partner who likes to do the homework before you get to school and lets you copy off of them. Because that's what I got. She got all this for the girls and grabbed me a coffee. It's Bert Kreischer. I'm sorry. Am I loud and aggressive? Ow! This is what dads do. Also Bert Kreischer ist auch wirklich, lohnt sich auf Instagram und auch auf Netflix. Kenn ich nicht. Ist ein Kumpel von Joe Rogan, amerikanischer Comedian. Das lohnt sich definitiv. Aber Ina Ogo ist einfach, das ist, wen ich auch noch empfehlen würde, ist Vibi. Wer ist Vibi? Vibi ist die Freundin, nee, die Frau von, na? Daniel Ginzek. Die hat auch mal was Gutes zu erzählen. Schön sind bitte die Kleiderbügel. Der Postbote. Ich mach's doch mal von Anfang, damit man auch wirklich hört, was sie geil findet. Moment. Oh, nee, das ist ja so jetzt. Ihr Lieben, wie schön sind bitte diese Kleiderbügel. Der Postbote war gerade hier und hat mir diese wunderschönen Kleiderbügel eingeführt. Mein Mann würde jetzt sagen, wie kann man sich über einen Kleiderbügel freuen? Nein! Ich finde, die machen sich perfekt an unserer Garderobe. Und man muss auch nichts dazu sehen. Es ist, so steht so für sich eigentlich. Ich habe über Conox bestellt. Verlinke ich euch. Okay, ihr wollt alle wissen, woher die Garderobe ist. Alle. Die ist von Hausdoktor. Ich setze euch mal ein. Das ist übrigens die dicke Tine Wittler. Die hat die Firma Hausdoktor ins Leben gerufen. Link rein. Echt jetzt? Die gibt es bestimmt mehrfach im Internet. Nee, Hausdoktor ist das ist der Sohn von Dr. Motte. Kennst du Hausdoktor? Dr. Haus, Hausdoktor. Die kennt auch nicht Hausdoktor. Geil. Also Vibi Guinea Love und Ina Ogo, das sind zwei Accounts, kommst nicht drum rum. Und es gibt auch noch, kann ich nochmal, also den zeige ich euch jetzt nicht, aber es gibt auch noch die Partnerin von, wie heißt er, Daniel Di Davi, die immer ihre ganzen Titten zur Schau stellt. Das finde ich aber interessant. Ja, man fühlt sich dann dem Di Davi auch so ein bisschen überlegen. Weil, aber auch ein bisschen dusselig aus, muss man sagen. Die alte von Di Davi? Nein, Daniel Di Davi selbst sieht ein bisschen dusselig aus. Ja, mit seiner Ananas da auf dem Kopf, das ist nur schwer zu sagen. Sieht ein bisschen aus wie die weiße Version von Ingo von Ditsche, ne? Ich guck Ditsche leider nicht. Ich kann es gar nicht sagen, ob das stimmt. Wahrscheinlich stimmt's nicht. Ich habe gerade das Kind auf dem Arm, auf dem Bein. Ja, what's that? Soll man einen Dieter machen oder gibt's noch irgendwas? Achso, wir machen noch Dieter, wir haben noch ganz viel Dieter. Oh, wie viel Zeit habe ich denn? Noch halbe Stündchen? Ja, nicht mehr viel länger, weil ich habe keine Zeit dann mehr. Ja, nee, ich frage die Frau gerade, weil die gerade hier, ich bin ja gerade im Cooking-Studio. Frag doch die mal, ob die sich schon mal in die Hand gefurzt hat. Aber das Wesen, was ich hier auf den Beinen sitzen habe, das auf jeden Fall. Siehste? Gutes Kind. Ja, also komm, mach mal Küsselchen ins Mikrofon. Ja, kommt bei mir an. Nochmal? Wunderschön. Hast du das gehört? Oh. Ja. Guck mal. Wie siehst denn du aus, Kind? Kannst du mal reinigen? Kannst du das Kind gegessen? Mal reinigen. Entreinigen. So. Was guckst du denn so verstört, sag mal? Meine Güte, ich muss doch nach Hause. Vicky muss nach Hause. Ich muss weitermachen. Ich bin investigativ. Ich kann nicht mit dem Kind hier. Du guckst mir auch mit deinen Klimperäuglis zu. Füll dich an. Nee. Was reißt die hier alles runter? Die Technologie. Setz das Kind jetzt ab. Kind. Packen. So, wo waren wir bei Leverkusen? Sie sind super. Jetzt kommen wir zur Champions League. Was? Und jetzt kommen wir zur Champions League. Ich bin auch noch international unterwegs gewesen dieses Wochenende, ne? Aber dann erzähl mal davon. Samstag war ich ans Bett gefesselt, sag ich mal, weil ich mir eine Schulter-Eckgelenksprengung geholt habe und einen Rippensprung. Ja. Also. Ich habe komplett Liverpool gegen Leicester gesehen und ich muss sagen, Leicester ist wirklich eine gute Truppe. Ich habe immer gedacht, das ist so ein Flash in the Pan gewesen, als die jetzt Meister geworden sind. Hä? Jetzt lässt er nicht. Hast du das Gegentor gesehen da? Das 1-2 von... die Zusammenfassung geguckt. Da hast du das bestimmt von Becker gesehen, ne? Ah, ja, stimmt. Ich habe nämlich gerade überlegt, was war denn da? Stimmt, das war diese etwas unglückliche Nummer vom Torwart. Ja, stimmt. Ziemlich unglücklich. Und wo er versucht hat, den Spieler da auszuspielen, das war's, oder? Und ja, genau. Und Joachim Klopp hat im Nachhinein gesagt, fand ich ein schönes Interview, hat gesagt, ja, es war mir klar, dass das passiert. Echt? Ja, er hat gesagt, es war mir klar. Das habe ich kommen sehen und so. Ja, fand ich sehr sympathisch. Joachim Klopp sowieso macht einen starken Eindruck. Also auch nicht nur von dem, was er da spielen lässt. Sein Spielermaterial ist 1:1 auf Joachim Klopp zugeschnitten, finde ich super. Genauso wie Peter Guardiola. Seine Mannschaft ist halt, er konnte sich halt das zusammenkaufen, was für ihn perfekt passt. Hatte die letzten Spiele nicht so ganz perfekt gepasst, aber Liverpool, ach nee, das ist ein Spoiler schon zum Dieter der Woche. Ja, du wolltest bestimmt jetzt sagen, dass die alle 4 Spiele gewonnen haben und das gab es vorher in der Premier League noch nie. Gab's noch nie. Ja. Das habe ich auch mitbekommen, ja. Aber ich weiß gar nicht, was ich von sowas halten soll. Also natürlich, das klingt erstmal cool, aber das ist so eine Statistik. Ich sag mal so, wenn du jetzt 8 Spiele verlierst, ist gar nicht... bringt werden gar nicht die so nicht. Viel. Werden die ja nicht. Glaube ich auch nicht. Aber ich frage mich die ganze Zeit, ob die wirklich das Zeug dazu haben, Meister zu werden in der Premier League, weil ich Man City so auf eine komplette Saison ja fast schon zu übermächtig finde. Sehe ich ganz ähnlich, doch sehe ich genauso, aber ich glaube, wenn, dann ist Liverpools Stunde jetzt geschlagen. Also ich finde das sehr, sehr, sehr, sehr attraktiv, was sie da für eine Mannschaft haben, auch wenn sie hinten immer was zulassen, immer. Es ist immer Alarm hinten bei den mag ja auch diesen Virgil van Dijk überhaupt nicht. Ne? Den finde ich auch so beknackt, den Typen. Ich finde ihn cool. Jetzt vom Lookalike oder was? Ja, irgendwie, ich mag diesen Typen. Ich weiß auch nicht. Ich fand auch schon damals den Rio Ferdinand, als er noch die langen Haare hatte, fand ich den auch cool. Ja, okay. Erinnert stark an Rio Ferdinand. Ja, ne? So ein bisschen schon, ja. Ja, ja, schön. Ansonsten, ich habe Real gesehen und das Barca-Spiel ein bisschen habe ich nebenbei laufen lassen. Zusammenfassung habe ich mir da angeguckt, nur. Ja, 8:2, ne, das war nochmal. Ich habe Tipico gewettet. 8 Spiele habe ich bei Tipico gewettet und Barcelona war das Abschlussspiel, ne, gegen was sie da gespielt haben. Ich weiß auch nicht mehr. Nee, Hildesheim oder was sie da gespielt haben. Gegen Hildesheim war es. Und da habe ich mir gedacht, komm, die Kohle hast du sicher. Ich habe die 7 Partien Huiseca. Vorher. Huiseca. Huiseca. Ja, irgendwie so. Ich habe die 7 Partien von Freitag, Samstag und am Sonntag bis zu diesem Spiel alle richtig gehabt, weil ich mir dachte, Barca gegen Aufsteiger, das ist geschenkt, ne? Auf einmal führen die. Und da habe ich mir gedacht, nee. Hatte schon den Cashout. Button hatte ich schon aktiviert fast. Nee, aber dann war es dann eine relativ entspannte Geschichte. Ich glaube auch, dass Barcelona einen relativ übermächtigen Kader hat und jetzt wo auch Coutinho auch irgendwie eine neue Rolle gefunden hat, das ist alles ja sehr, sehr, sehr, sehr stark. Dembélé sowieso ist jetzt angekommen, auch wenn der irgendwie gefühlt jede Woche lese ich, dass der seinen Ernährungsstil irgendwie ändern soll und er irgendwie kein Material für den FC Barcelonas, das glaube ich aber langsam doch schon. Also Barca musste, glaube ich, auch in der Champions League ganz dick auf Rechnung haben. Real Madrid wirkt spielerisch völlig anders mit Isco wie heißt der andere? Alcacer? Nee, der spielt bei euch. Ascasiba? Der spielt bei uns. Ascasiba? Nee, du meinst von Asensio, oder? Asensio, ja. Das ist schon stark, ne? Das ist schon stark. Ja, das ich ist schon nicht schlecht. Benzema und Gareth Bale, wie die jetzt nochmal aufgetreten haben, das fand ich. Vor allen Dingen Benzema, was ist denn da los? Jo, scheint irgendwie so ein so eine gewisse Erlösung gewesen zu sein, als CR7 das weitergesucht hat. Aber ich muss mal kurz was zur englischen Liga sagen, weil ich die Geschichte um Watford irgendwie cool finde. Weil da heißt es ja auch immer so, ja, da gibt's halt die drei großen, vier großen Mannschaften. Aber trotzdem gibt's in England gefühlt immer mal wieder, ähnlich auch wie in der Bundesliga, dann eine Mannschaft, die mehr oder weniger überraschend nach jetzt oben stößt. Watford, ja. Ja, also Everton finde ich zum Beispiel auch noch interessant. Die haben ja auch viele gute Spieler geholt. Ich finde es eigentlich schon ganz cool, was da in der Premier League abgeht. Also es hieß ja früher immer so, das ist langweilig. Wie gesagt, es gibt drei, vier Mannschaften. Aber ich finde, wenn ich gucke mir maximal ein Dreiviertelspiel an und ansonsten halt Zusammenfassungen. So, aber bei den Zusammenfassungen drängt sich mir der Verdacht auf, dass du mindestens 7, 8 Teams hast, die also einen sehr guten Fußball spielen können. Und von diesen 7, 8 Teams würde ich sagen, sind nochmal so 5 auf ähnlichem Niveau. Also du hast halt aktuell aus meiner Sicht Liverpool und Man City, die so ein bisschen über allem stehen. Bei Chelsea weiß ich nicht so richtig. Natürlich auch einen kranken Kader, wenn du da mal durchguckst, ne? Ja, vor allen Dingen hat Chelsea, sag mal so, für mich fühlt sich das so an, als ob Chelsea so einen Beamtenfußball nur noch spielt. Also das, ich weiß auch nicht, ich kann mit der Mannschaft nicht so richtig was anfangen. Also nicht, weil ich die Spieler scheiße finde, sondern die nimmt mich nicht mit, emotional. Weißt du, das ist für mich nicht, wenn ich lese, Chelsea spielt, dann habe ich eigentlich keinen Bock, mir das Spiel anzugucken. Da würde ich nicht draufklicken. Anders wäre das jetzt zum Beispiel, wenn ich da... Ja, der hat bei mir alleine schon Eden Hazard den Klickimpuls. Ja. Ja, ich finde ihn geil als Fußballer, aber das reicht mir irgendwie nicht. Übrigens fand ich das schön. Mir wurde, als ich die Nummer ja von Chelsea gegen wen haben die gespielt? Weiß ich nicht. Der hat auf jeden Fall Hazard das 2-0 gemacht. Das letzte Tor. Da hat er mich brutal an Michael Ballack erinnert, als der bei Chelsea gespielt hat. Ich weiß auch nicht warum. Wollte ich nur mal einbringen. Das ging mir dann auch ganz lange durch den Kopf, dass Michael Ballack mal ein richtig wichtiger Spieler bei Chelsea war. Das vergisst man auch relativ schnell, muss man ganz ehrlich sagen. Genau, war Elfmeterschütze Nummer 1 sogar. Ja, und ich glaube damals, als er von Bayern hingewechselt ist, waren sich nicht viele sicher, ob der Move so schlau war, aber der hat ja eigentlich eine gute Zeit verlebt. Ja, und auch, wie gesagt, ansonsten, ich finde die Liga wirklich interessant. Ja. Ich habe ja jetzt, das kann ich vielleicht auch noch kurz einwerfen, ich habe mich jetzt entschieden, definitiv Sky-Ticket zu kündigen, weil am Samstag wollte ich die Konferenz gucken, bevor ich ins Stadion gehe. Habe mir gedacht, jetzt guckst du dir die erste Halbzeit noch an und dann ging es wieder nicht. Verbindungsprobleme. Boah, echt jetzt? Ja, ging gar nichts. Also es ging überhaupt nicht. Dann habe ich gedacht so, nee, ey, jetzt ist mir echt zu doof. Ich kündige das und mein Plan ist jetzt wirklich der, den ich ja schon mal angekündigt habe. Ich werde mir dieses VfB-TV holen. Erstmal nur für 3 Monate. Das heißt ja 11 € für 3 Monate. Dann ist erstmal Winterpause und dann sieht man weiter. Da kann ich die VfB-Spiele gucken. Dann, mein Problem war ja, dass ich mit The Zone, das reicht mir nicht, wenn ich die Bundesliga-Spiele sehen will. Aber mir fiel ja ein, das habe ich völlig vergessen, es gibt ja noch eine Sportschau. So, die kannst du auch nicht gucken, weil da ja Werbung kommt, aber die kannst du natürlich aufnehmen und die Werbung dann vorspulen. Also werde ich das in Zukunft machen. Wird in der Sportschau mehr gezeigt pro Spiel als bei The Zone? Ja, mehr. Und es gibt natürlich auch noch die Interviews. Also die nehmen sich schon mehr Zeit für die Spielberichterstattung. Das muss man schon sagen. Also du bist wieder klassischer Sportschau-Konsument. Ja, also lieber als Sky. Und ich sag dir so, wie es ist, jetzt momentan mit dieser geilen englischen Liga, die ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt zum ersten Mal wirklich intensiv wieder ab dem ersten Spieltag die Premier League mitverfolge. Sonst war das halt immer so, ach, läuft gerade. Aber ich habe da richtig Bock drauf. Ich find es spannend. Ich finde da fast bei jedem Spiel irgendwas, was mich reizt. Gerade wenn du jetzt hier den 4. Spieltag anguckst, guck, wie du gesagt hast, Leicester-Liverpool, geiles Spiel. Ja. Ja. So, dann Brighton and Hove gegen Fulham. Fulham ist auch so eine Mannschaft, aus irgendeinem Grund interessiert die mich, weil da ja auch immer wieder Bundesligaspieler hingewechselt sind, also könnte ich mich mit anfreunden. Wäre jetzt nicht mein Top-Spiel der Woche, aber irgendwas kickt mich. Aber die Schlagzahl von Top-Spielen ist schon eklatant Chelsea, hoch. Dann kommt Chelsea, kannst du angucken. Crystal Palace ist eine Mannschaft, die aufgrund von Max Meyer mich jetzt plötzlich interessiert. Everton finde ich super interessant gegen Huddersfield. West Ham, Wolverhampton, Wanderers, weiß ich jetzt gar nicht, da wäre jetzt nichts. Aber dann hast du schon da Man City, dann kommt Cardiff gegen Arsenal, Burnley gegen Man United, Watford gegen Tottenham. Holy fuck, also das ist eigentlich richtig geil. Und du hast das Gefühl, dass hier wirklich auch viele Mannschaften dann wiederum die andere schlagen können. Und das fehlt ja in der Bundesliga so gefühlt. Hast du die Aussage von Mourinho mitbekommen? Ich habe irgendwas mitbekommen, sag mal. Ob's ja, er wurde gefragt hier, ob er da schon kommen sieht, dass er bald entlassen wird, wenn er weiter so mäßig performt. Ja, was hat er da gesagt? Da hat er gesagt, wenn ihr wüsstet, was die dann an Ablöse zahlen müssen oder an Auflösung. Nee, das habe ich sowas nicht gehört. Aber hat er nur gesagt, wenn das überlegen die sich zweimal so nach dem Motto, wenn, wie heißt denn das? Abfindung oder was? Abfindung, genau. Ja. Genau, wenn ihr wüsstet, was die an Abfindung zahlen müssen, überlegen die sich ja zweimal. Hat er gesagt, richtig schon gut. Schon ja, der Typ. Ja, schon gut. Und zu einer Liga wollte ich noch sagen, da habe ich mir ein Spiel komplett angeguckt, und zwar am Sonntagabend Betis gegen Sevilla. Also Betis Sevilla gegen FC heißen die, oder? FC Sevilla, ja, genau. Und da muss ich sagen, war ich lange Zeit dann erstmal enttäuscht, aber die Stimmung war natürlich Hammer für so ein Derby. Das ist ja wirklich, glaube ich, mit einer der wichtigsten Derbys in Spanien. Spanien. Aber die Dramatik dann beim Spiel war großartig, als dann zuletzt, ach, wie heißt denn der nochmal, der das Tor gemacht hat, Mann, ey. Für Sevilla? Ja, für Betis, den kennst du auch. Joaquin, genau, ich habe nachgegoogelt. Das ist auch so ein Spieler, der schon ewig dabei ist. Und ich musste dann, als der Kommentator gesagt hat, ja, jetzt wird halt Joaquin eingewechselt, Legende hin und her, hat schon Weltmeisterschaft so und so gespielt, dann musste ich den auch erstmal googeln, dachte ich, oh, holy shit, natürlich, den kennt man ja noch. Und dann macht der das Tor da kurz, mehr oder weniger kurz vor Schluss, 10 Minuten vor Schluss, und hat dann später nochmal eine Chance. Es war einfach mega geil, das Spiel. Also das hat richtig viel Spaß gemacht. Okay. Ja, das war Zufall, dass ich überhaupt mitbekommen habe, dass dieses Derby stattfindet, weil im Stadion habe ich mich mit einem VfB-Fan unterhalten, der war aber Spanier, und da haben wir auch so ein bisschen halt über die Ligen gesprochen, was so interessant ist, und ja, er meinte dann so, morgen großes Revierderby oder Stadtderby in Sevilla und so, und da habe ich mir gedacht, das kann man sich eigentlich mal angucken, weil sehr dafür bekannt, dass es da dann auch... Und Juve tut sich ein bisschen schwer, muss ich sagen. Liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass das Ronaldo noch nicht so ganz eingeschlagen hat, aber es tut sich ein bisschen schwer. Bei jedem Spiel eigentlich. Jetzt überlege ich gerade, wie waren das am... stimmt, da haben sie ja relativ spät erst dann das 1-2 gemacht, oder? Ja. War das eine unglückliche... Irgendwas war doch da auch mehr oder weniger spektakulär, oder? War das ein später Siegtreffer, oder war das ein bisschen... War ein später Siegtreffer, ja. Nee, ich sehe gerade, es war in der 58. Das war es nicht. Nicht das letzte Spiel, nee. Doch, gegen Parma jetzt. Nee, das meine ich aber nicht. Ja, da war aber auch nochmal irgendwas. Na, das ist jetzt mir zu viel, so wenig Halbwissen. Aber die italienische Liga komme ich nicht rein. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch jetzt ein paar Spiele probiert. Also zusammenfassend. Ist aber auch relativ unattraktiv zu gucken, so vom ganzen Look and Feel. Weißt du, was ich meine? Das ist, ja, das, vielleicht ist es das. Also alles marode und morsch. So auch dieser Ronaldo-Hype, der stellt sich bei mir jetzt persönlich nicht ein. Ach genau, ich habe ein Spiel gesehen und das war geil. Milan gegen Rom. AS Rom am Freitag, das habe ich angeguckt. Das war geil. Das war wirklich cool. Jetzt stimmt, das war's. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was habe ich denn da angeguckt? Jetzt weiß ich's. Es war Milan gegen Rom und das war ein richtig geiles Spiel. Ich gebe zu, ich habe erst ab der zweiten Halbzeit eingeschalten, aber es war der richtige Moment, muss man auch mal sagen, weil bis dahin ist nicht viel passiert und dann wer war denn das? Da gab's ein mega geiles Tor und in der letzten Minute hat dann AC Mailand auch nochmal ein Tor. Es war geil. Also es war eine schöne, geile zweite Halbzeit, muss ich jetzt nochmal unterstreichen. Ja, also das darauf wollte ich endlich zu sprechen kommen. Ich komme mit diesem DAZN-Ding super hin. Es gibt genügend geile Spieler, die man sich angucken kann. Und dann halt eben die Sportschau und mein VfB gucke ich dann auf VfB TV und Sky kann mir mal schön meinen Schwanz lutschen. Interessiert mich nämlich einen feuchten Fick. Ja, also ja, vielleicht kriege ich dann noch mehr von diesen internationalen Ligen mit. Champions League mal kurz rüberfliegen. Das machen wir hier. Und dann machen wir Dieter. So. Gruppe A, Atletico, du sagst, wer weiterkommt, ich interveniere im schlimmsten Fall. Du sagst bitte die Plätze 1 bis 3. Atletico, Dortmund, Brügge, Monaco. Atletico? Ja. Check. Zu schwer ist... Oh, echt? Für mich ist ganz klar Dortmund dann auch. Okay, zwei. Dann machen wir Dortmund und Monaco. Ja, würde ich sagen. Also... Monaco habe ich mir auch ein bisschen angeguckt. Was habe ich denn gegen wen? Die hatten doch auch ein cooles Spiel. Gegen Marseille haben die doch, glaube ich, gespielt, oder? Also die französische Liga war ich jetzt nicht so. Habe ich nur die Zusammenfassung von Paris gesehen. Paris habe ich auch gesehen, wo Neymar dann zu den gegnerischen Fans gelaufen ist. Und genau. Das habe ich ja in die Gruppe geschickt, ne? Genau. Wo Thilo Kehrer mal eigentlich nicht so ganz so desolat gespielt hat. Ne, das Monaco-Spiel, genau, das war zu Hause. Monaco gegen Marseille und Benaglio hat den entscheidenden Fehler gemacht, der dann zum 2-3 geführt hat für Marseille. Gruppe B? Gruppe B, Barcelona, Inter, Eindhoven und Tottenham. Ist natürlich auch eine coole Truppe. So. Ja, Barca, Spurs, Inter. Oder? Was sagst du? Ja, was ist denn bei Inter Mailand eigentlich? Da habe ich überhaupt noch nichts mitbekommen. Das ist kein Mensch, da spielt Perisic irgendwie, weiß ich auch nicht, he's over 9000. Der ist so gut, der Perisic. Versteht kein Mensch, warum. Nächste, 10. Warte mal ganz kurz, ich will mal gucken, was da so abgeht. Inter, ist da irgendjemand, der mich jetzt noch... Der Ding ist doch da, glaube ich, wenn ich den Namen lese, weiß ich es. Nee, der ist da doch nicht. Dann weiß ich es auch nicht, weil ich den Namen ja nicht lese. Sehr klar. So, ja, Gruppe C. Ja, sehr interessant. Roter Stern Belgrad, dann Liverpool, Neapel und PSG. Also, ja, das ist schon geil, ne? Ja, also meinst du, wer der Erster wird? Man sagt instinktiv Paris, aber ich sag eher Liverpool. Ich tendiere eher zu Liverpool. Liverpool. Aber dann wird es auch wieder eng. Neapel gegen Neapel und Paris. Vor allen Dingen, du hast halt dieses Roterstellen Belgrad mit dabei, wo du auch nie hundertprozentig weißt, wie da die Auswärtsspiele für die Jungs laufen. Nee. Unangenehmer Gegner. Ja, ich sag Liverpool 1. Ja. Und dann auf 2 Paris wahrscheinlich. Ja, klar. Sonst ist Tuchel weg. Gruppe D. Gruppe D ist, ja, ist sehr interessante, so eine Art Euroleague-Gruppe. Galatasaray, Lok Moskau, Porto und Schalke. Ja. Da habe ich nach der Auslosung habe ich da den Idol gehört, der gesagt hat, ja, alle wollen weiterkommen und alle können weiterkommen. Bei Lokomotive Moskau, die ja Gruppenkopf sind in dieser Gruppe, was ja absurd ist, glaube ich das nicht. Aber ich glaube, die anderen drei, die können alle weiterkommen. Ich glaube, Porto Erster, Porto Erster, Galatasaray Zweiter. Hier kann ich mir wirklich alles vorstellen. Ja. Also, ich sag mal, Porto ist für mich von allen vier Mannschaften die Mannschaft, die am realistischsten eine Runde weiterkommt. Aber so richtig, warum, kann man auch nicht sagen, ne? Nee, es ist einfach so Tradition. Ja, genau. Sind dann immer am Start. Aber Galatasaray ist halt auch eine Mannschaft, die sich oft in diese K.O.-Runde irgendwie reinmogelt. Chaotenrunde wird das wohl eher. Die Chaotenrunde. Ich bin gespannt. Eigentlich ist es eine perfekte Gruppe für Schalke. Also weißt du, weil halt dann die Chance ganz gut ist, wirklich weiterzukommen. Aber das Heimspiel wird halt auch gegen Galatasaray interessant. Da geht's ab, ja. Das ist wieder geil. Es gab ja schon ein paar Mal diese Europacup-Duelle zwischen Schalke und türkischen Mannschaften und dann ist es echt geil, weil viele Türken im Stadion sind. Da freue ich mich drauf. Ah, das ist schön. Aber kann ich bestimmt nicht gucken, weil es auf Sky läuft. Übrigens, nachdem ich Sky-Ticket gekündigt habe, habe ich sofort ein neues Angebot von denen bekommen. 3 Monate zum Preis von 15 Euro. Geil Ticket. Ja. Hast du aber überlegt, ne? Ja, ich habe noch Zeit bis 30.09. Aha. Dann. Was meinst du denn jetzt, wer der Zweiter wird? Ich wollte dem Ganzen aus dem Weg gehen. Irgendwie tendiere ich eher zu Galatasaray als zu Schalke. Aber es muss eigentlich, ich sag Schalke, leck mir im Arsch. Porto, okay. Schalke, Galatasaray, Moskau. So. Jetzt deine Gruppe. Jetzt die Todesgruppe. Die Todesgruppe, absolut. Eine sehr sentimentale Gruppe für mich, denn einer meiner längsten Kumpels ist Grieche. Und 2 Meter, sonst wäre er nicht einer deiner längsten Kumpels. Genau. Ike Athen ist auch die Person, über die wir vorhin gesprochen haben, die die Spritze in den Knochen reingebohrt hat. Ike Athen gegen, ich hab's mir so angewöhnt, weil er es seit Kindheitstagen schon immer gesagt hat. Das heißt, glaube ich, AEK Athen. Aber ich sag Ike. Ist auch richtig, Ike und Tina Turner. Früher war es ja Ike und Tina Turner Athen und dann haben sie sich ja getrennt und dann war es nur noch Ike Athen. Ach so, okay, so war das gewesen. Das wird ein sehr emotionales Spiel, aber ich glaube für mich eher ein mit einem besseren Emotionsfinale. Ich glaube, Bayern Erster. Das ist auch lustig. Benfica und Bayern, die beiden Viertelfinalisten oder Sportvereine mit den meisten Mitgliedern in einer Gruppe. Oh, stimmt. Ja. Interessant. Bayern Erster, Benfica Zweiter. Okay. Amsterdam leider Dritter. Costa, ich glaube, das wird für Ike nix. Ich glaube, die wird komplett reguliert von den Bayern, die Gruppe. Ja, klar. Also je nachdem, wie die bei den anderen Spielen performen, wird sich das entscheiden, auf welchem Platz die ankommen. Weißt du, was ich meine? Wenn die mal Bayern keinen Bock gewinnt haben, die 6 Spiele normalerweise mehr oder weniger leicht. Die müssen eigentlich, sag mal so, wenn die 5 Spiele gewinnen und 1 verlieren oder sowas in der Art, da kann, also großartig anders kann ich es mir nicht vorstellen. Irgend so ein Spiel in Athen wird halt super geil, da freue ich mich. Ja, da könnte es schon wieder abgehen. Da könnten die Bayern-Fans wieder beleidigt sein, weil sie irgendwie sich benachteiligt fühlen von den Stadionordnern. So wie in Stuttgart. Da wird Manu Neuer erstmal den Ball richtig schön den Ball in die Fresse schießen. Da gab es ja einen Stimmungsboykott von den Bayern-Fans in Stuttgart, weil ihnen die Fahnen und die Trommel abgenommen wurde. Ach so, ist ja wie bei den Heimspielen. Da machen sie auch immer Stimmungsboykott. Zur nächsten Runde. Gruppe. Ohne Förmchen spielen sie nicht. So, Gruppe F, Hoffenheim, Man City, Lyon und Donetsk. Oh, Man City ist ja klar, oder? Also Ja, Pep in Sinsheim, das wird schön, da kommt er mal wieder nach Hause. Pep ist coming Olympic home. Und Hoffenheim und Donetsk, sage ich dir so, wie es ist, sehe ich eigentlich alle auf dem, also Donetsk kann ich nicht einschätzen, das ist einfach so auch so eine Traditionsnummer, wo ich halt sage, okay, die haben in der Champions League auch immer mal wieder irgendjemanden in den Bein gestellt. Haben natürlich keinen Douglas Costa mehr, keinen Willian mehr, die da alle gespielt haben. Man weiß aber auch gar nicht, was da jetzt so an Brasilianern rumläuft. Ich weiß nur, dass der Investor ist ja weg, trotzdem sind sie noch in der Champions League. Gefühlt sind für mich Hoffenheim, Lyon und Donetsk alle so ungefähr auf einem Niveau. Ja, oder? Aber ich würde sagen City, Lyon, Hoffenheim. Da sage ich eher Hoffenheim. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen Hoffenheim 2. Ach, hör auf. Jo. Gegen Schollei, ne? Weil der 100 Spieler. Lyon, wie stehen denn die in der Liga aktuell? Sicherlich. Wo sind die? Die wurden ausgeschlossen aus... Die spielen nicht. Gar nicht mehr mit. Die spielen nicht. Wo sind die denn jetzt mal ohne? Ach, hier, Achter. Zwei Siege, zwei Niederlagen. Ja, das ist so und so, ne? 50-50-Booking, würde man in der WWE sagen. Abschätzen, ja. Ja, weiß ich nicht. Also, Man City ist für mich gesetzt und dann Lyon oder Hoffenheim auf 2, würde ich mal sagen. G? ZSKA Moskau, Real Madrid, Rom und Pilsen. AS Rom, letztes Jahr Barcelona, aber ordentlich mal an die Suppe gepisst. Weißt du das noch? Ja, ja, klar, mit dem 3-0 dann, beziehungsweise, warte mal, das ging das Rückspiel nicht irgendwie 4-0 dann sogar? Irgendwie sowas, 4-1 oder irgendwie so? Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, schon, aber ist ja jetzt Schall und Rauch. Real, Rom, Moskau, fertig. Ja, denke ich auch. Was ist das für ein Quatsch? Tschechisch. Ja, ja, das ist mir durchaus klar, aber. So, dann kommt nochmal eine schöne Gruppe. Ja. Wenn United, Juve, Valencia, freue ich mich. Und natürlich dann die Young Boys aus Bern. Ja, da habe ich mir das Playoff-Spiel angeguckt von denen. Gegen Dynamo Zagreb, das war geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, echt jetzt? Ja, habe ich mir angeguckt auf The Zone. Ja, genau, auf The Zone. Und da war es so, dass das Dynamo geführt hat und das Ding war eigentlich durch. Also war relativ klar, dass das für Bern da nicht mehr viel zu holen ist. Und dann haben die innerhalb von 2 Minuten das Spiel gedreht. Durch einen Elfmeter und dann, glaube ich, noch eine Ecke. Da war richtig Stimmung angesagt. Und kurz davor hat sich ein Spieler schwer verletzt, ist bewusstlos gewesen und so, also einer von Bern. Also war noch so ein bisschen Dramatik mit dabei. Und ich finde ja Babu, den Frankfurt wollte, Stuttgart wollte den auch mal, das ist ein Rechtsverteidiger von Bern. Den wollte ich unbedingt mal spielen sehen, weil der in der Bundesliga, glaube ich, auch von Schalke umworben wurde und so. Dem gehört bei uns ja in Langenhagen die Dubai, Babusch. Siehst du? Und nebenbei kickt er für die Berner. Für die Young Boys aus Bern. Ja, ich weiß nicht, so ein bisschen mein Pick of the Heart sozusagen. Vielleicht schaffen sie es irgendwie in die Euroleague. Wird natürlich, kann man sagen, ein bisschen schwierig in der Gruppe, aber. Juve, United, Valencia wahrscheinlich, ne? So wird's kommen. Ja. Obwohl, ich weiß nicht, United da, je nachdem, das ist auch so eine komische Truppe da. Jetzt hörst du da, dass der Pogba weg will unbedingt. Und aber ist das was Neues? Das hört man doch eigentlich schon, hat man das schon vor der WM gehört, dass der wechseln will. Madrid war da mal im Gespräch und was hatten die alle? Also Stuttgart auch. Stuttgart Paris auch. Und weißt du, Kuckuck. Ja, Stuttgart, Korkut kann mit solchen Spielern nichts anfangen, das ist nichts für ihn. Er setzt eher auf so Typen wie Gentner. Sind ihm auch nicht so hektisch am Ball und so, das ist einfach kompetitiver. Ja, stimmt, ja, der ist wahrlich nicht hektisch am Ball. Nee. Warum wurde der Donis ausgewechselt, kurze Frage? Da ging richtig was ab. Das ist eine persönliche Fehde, da lege ich mich jetzt fest, ja? Zwischen Korkut und Donis. So, das Ding ist halt, Tassos Donis wurde in Stuttgart immer wieder so ein bisschen unterstellt, also viele fordern den schon, ja, weil du immer erkennen konntest, dass der enorm viel Talent hat und hat ja auch gegen Bayern gezeigt, dass er schon kicken kann. Und ihm wird aber so ein bisschen unterstellt, dass er ein bisschen defensiv faul ist, also sich nicht mit nach hinten einschaltet, ja. Und Korkut möchte eher Spieler, die auch in der Lage sind, dann mal nach hinten mitzuarbeiten, gerade wenn sie auf dem Flügel bzw. im Mittelfeld außen halt spielen, und als zweiter Stürmer neben Gomez war bis zuletzt Gonzalez mehr oder weniger gesetzt. Also da hat er auch nicht die Chance bekommen, obwohl er das auch spielen kann. Also es ist eher seine Position, Mittelstürmer. Er spielt zum Beispiel in der griechischen Nationalmannschaft auch eher als Mittelstürmer, als Außenstürmer. Aber das, was du gerade hattest, das habe ich auch in letzter Zeit öfter. Wie ein Hirnschlag? Ja. Ja, ja, wirklich, ich habe das Gefühl, dass das Hirn absackt. So egal. Im Fruchtwasser. Das in dieser Wassermischpoke, die du im Kopf hast, da einmal so durchgesackt wird, wie so ein Luftloch im Flugzeug. Das macht einen menschlich. Da kann sich der normale Dieter-Hörer auch wieder mit uns identifizieren. Es gibt viele Fußball-Podcasts, aber nur einen Dieter. Und ich fand diesen Post so Nee, der ging anders, pass auf, genau, das muss man nochmal kurz erwähnen. Erstmal vielen Dank für die tollen Bewertungen. Wir haben ja dazu aufgerufen, wir brauchen 40 Bewertungen, sonst steigen wir ab. Und wir haben schon 26 erhalten. Vielen, vielen Dank, das reicht natürlich noch nicht. Ihr müsst also weiter bewerten, sonst steigen wir tatsächlich ab. Aber den schönsten Post hat, glaube ich, der Luca Gruni gesendet, den wir ja auch schon kennen. Und der hat mit dir sogar schon eine Sendung aufgenommen, wenn du dich noch dran erinnern kannst. Luca Gruni, war der schönste Podcast, den ich jemals gemacht habe mit ihm. Vier Ecken, zwei Elfer. Nee, Quatsch, es war nicht Luca, aber das der hat auch gepostet. Also auch. Danke an dich. Wie aber heißt denn nochmal der Baumarktbesitzer, Baumarktmogul? Das weiß ich nicht mehr. Jetzt, wie ist denn der noch? Jetzt warte mal, viel wichtiger, was der Okay Go Jays geschrieben hat. Der schrub nämlich, der wahre Fußball-Podcast. Und jetzt kommt ein Satz. Der klingt erstmal verwirrend, aber er ist so richtig. Fußball-Podcasts gibt es jetzt wirklich genug. Dieter, wie wir sagen, ist ein absolutes Muss. Ja, und genauso sehen wir uns. Fußball-Podcasts gibt es genug. Dieter ist ein absolutes Muss. Danke. Dieter. Da sind sie wieder. Die Biester. Ich dachte, der Duda ist neuer, aber der spielt ja schon 2 Jahre in Berlin. Ach, der Neuer spielt in Berlin? So, war ja lustig. Jetzt kurz noch zu Donis. So, jetzt pass auf, jetzt hat Donis die Chance bekommen, gegen Bayern zu spielen und Korkut war der Meinung, ja. Und macht das auch ganz gut, wie ich fand. Der hat Alarm gemacht. Ja, pass auf, was der Korkut gesagt hat. Ja, wir haben gemerkt, dass wir mit Donis die Bälle zu schnell verlieren. Deswegen bringen wir einen Spieler, der auch mit viel Tempo gut ist für Konter, nämlich Akolo, um die Bälle eher in unseren Reihen zu halten. Was man aber dann im Spiel sehen konnte, war, dass ab dem Moment gar nichts mehr ging. Also danach war einfach komplett Feierabend. Ja. Und Donis, ist das denn mit dem Akolo so? Ist der auch einer, der nach vorne antreibt? Ja, ja, das war für uns in der Hinrunde ein ganz, ganz wichtiger Mann letztes Jahr. Der hat die meisten Tore geschossen und fiel nach diesem verschossenen Elfmeter, den ich vorhin schon angesprochen habe, gegen Bayern in so ein kleines Leistungsloch. War auch immer wieder verletzt, hat mit Sicherheit auch ein bisschen Probleme mit der Geschwindigkeit in der Bundesliga. Da musste er erst reinkommen. Das ist klar, ein guter Mann. War bei mir genauso. War bei mir nicht anders, gebe ich zu. Ja, klar. Aber du bist natürlich auch jemand, der sich dann da durchbeißt. Und beim Akolo habe ich das Gefühl, dem reicht's dann jetzt auch schon mal. Ja, aber wie gesagt, der Donis hat sich aus meiner Sicht hervorragend präsentiert, sowohl defensiv wie auch offensiv und hat danach gesagt, er fand seine Auswechslung unfair. Ist natürlich auch schon mal ein Statement, wenn du sowas raushaust. So, ich kann mir vorstellen, dass Donis und Korkut keine Freunde werden, aber ich kann Tassos Donis versichern, er wird länger beim VfB sein als Korkut. Das ist keine Bold Prediction bei diesem Verein. Nee. So, Dieter der Woche. Ist angesagt. Monumental wird es jetzt. Jetzt wird es wirklich monumental. Nochmal zur Erinnerung. Nach mehreren Wochen Pause kam der Dieter zurück, wurde angekündigt mit einem phänomenalen, das war wirklich toll. Und jetzt ist er wieder da. Und direkt ging es wirklich haarscharf zur Sache. Der Pocho hat schon so ein bisschen, ja, prophezeit, dass es ein sehr, sehr enges Rennen wird. 110 Stimmen, das sind die zweitmeisten, die jemals abgegeben wurden für einen Dieter der Woche. Also vielen Dank an dieser Stelle. Und man muss es sagen, wie es ist. Der Kölner Keller ist überraschend aus meiner Sicht auf den dritten Platz gelandet. Ich habe ja auch gedacht, er wird Erster. Ja, also zumindest nicht Letzter. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch an eine Hörerverschwörung gegenüber Pocho. Der kann sagen, was er will. Ich glaube es auch langsam. Das kann fast nicht sein. So, dann war es wirklich unglaublich spannend. Ich glaube, es hat wirklich nur eine Stimme den Ausschlag gegeben, ob Lucien Favre oder Henrik Weidand nun der erste Dieter der Woche wird. Und es hat sich also dein Pick mal wieder durchgesetzt, muss man sagen. Mit einer Stimme mehr. Aber auch da würde ich fast sagen, langsam ist es, glaube ich, kein Zufall mehr. Mit so einem Arschloch wie Henrik Weidand da den Dieter der Woche zu holen, ist ja auch lächerlich. Das ist eine Liebeserklärung der Hörer an dich. Ja. Gar keine Frage. So. Und wir haben den Pocho natürlich, der nicht im Podcast hier dabei sein kann. Den haben wir gefragt, Pocho, wenn du schon nicht dabei sein kannst, wäre es da nicht möglich, dass du uns einfach mal ein Video schickst, beziehungsweise eine Audiobotschaft mit Audio-Video. Ein Audio-Video so. Schickst mit den mit deinem Dieter der Woche. So, jetzt suche ich, da habe ich's. Und dann hat er gesagt, das ist kein Problem, er hat sich hingesetzt und heute Nacht hat er Folgendes aufgenommen. Dass er da technisch auch so hingekriegt hat. Aber ihr habt uns auch noch eine Nachricht geschickt. Ja. Ich glaube, da geht es dann um den also um den Dieter der Woche. Ja, Potschus Dieter der Woche für nächste Woche. Für mich kann es und wird es nur einen Dieter der Woche geben. Denn er hat es geschafft, eine Pressekonferenz, die so schon an Farce nicht zu überbieten war, in einer Arroganz darzustellen, wie es eigentlich nur ein Patriarch mit Krone und Zepter noch weiter tun könnte. Und darum denke ich, dass die ganzen Stakeholder, die er da ja beschrieben hat und so, dass die sich freuen werden, wenn er dann bald Dieter der Woche ist. Und das ist einfach ein unsympath Dieter der Woche, weil es ist unfassbar, dass dieser Mann sich immer noch auf dieser Position hält. Meine Nominierung ist diese Woche Oliver Bierhoff. Das Schwein. Oh. Das Schwein hat er noch hinten dran. Da muss ich ihn noch fragen, ob er das auch so eingetragen haben möchte. Oliver Bierhoff, das Schwein. Aber ich würde dann in Klammern Aussage von Pocho sagen. Oder ob er nur Oliver Bierhoff nimmt. Das ist natürlich stark. Bierhoff kann man mal nehmen. Pocho ist so anachronistisch eingestellt. Ich glaube, der würde das absegnen, das Schwein. Ja, ich habe lange überlegt. Mein Dieter der Woche, da habe ich mich schwer getan. Ich habe mir überlegt, soll ich... Ach nee, ich darf ja immer nicht so weit ausführen. Also dann bringe ich direkt auf den Punkt. Nee, dann wurde mir unterstellt, ich würde mir immer viel zu viel Zeit nehmen, um meinen Dieter der Woche zu präsentieren. So, und deswegen muss ich jetzt direkt in Medias Res gehen und auf den Punkt kommen. Ja, ich habe es vorhin schon angekündigt. Ich habe die italienische Liga mit einem Auge verfolgt. Aber wirklich, also wer das nicht gesehen hat, was dann in der italienischen Liga am Sonntag passiert ist, der hat wirklich den Fußball nicht geliebt. Und deswegen kann ich schon mal sagen, aussprechen werde ich den Namen nicht können, zumindest nicht richtig, aber mein Dieter der Woche ist Fabio Quagliarella, würde ich sagen. Quagliarella, wenn man es italienisch so ausspricht. Quagliarella. Quagliarella. Also auf jeden Fall der Spieler, der für Sampdoria Genua, ich glaube, das war es 3-0, oder? Weißt du das noch? Das weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht. Also auf jeden Fall der Spieler, der dieses unfassbare Hackentor geschossen hat im Spiel zwischen Sampdoria Genua und dem SSC Neapel. Ja, genau, es war in der 75. Minute. Ja, es ist natürlich schwierig mit diesem Namen, weil wahrscheinlich werden die meisten den Spieler nicht kennen, aber das Tor gesehen haben. Deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass die Hörer sich das Ding nochmal angucken, wenn sie es nicht eh schon gesehen haben. Es ist für mich bislang das Tor des Jahres. Also ich habe kaum, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal ein geileres Tor in diesem Jahr gesehen habe. Nee, ich auch nicht. Ich schließe mich dem an. Finde ich noch geiler als den Ronaldo-Fallrückzieher, weil vom Ronaldo erwartet man es ja auch ein Stück weit, dass er sowas aus dem Zauber. Naja, ja. Ja, also Fabio Quagliarella. Ich glaube einfach Quagliarella. Ja, Quagliarella. Was zum Teufel, Fabio. So. Ja, den nehme ich auch. Gut. Nein. Ich habe mich diese Woche sehr, sehr schwer getan. Oh, jetzt habe ich hier alles. Alles. Und ich habe mich sehr, sehr schwer getan. Ich war erst bei Leon Goretzka, weil er einfach der Man of the Match war beim Spiel gegen Stuttgart. Er war stark, oder? Ja, ich habe das ganz ehrlich gar nicht so mitbekommen. Also, weil das 1-0 fiel halt genau auf der anderen Seite. Da könnt ihr überhaupt nicht nachvollziehen, wer da überhaupt das Tor geschossen hat. Nur danach auf der Anzeigetafel. Und mir ist die Wichtigkeit von ihm erst dann im Nachhinein aufgefallen, als ich das Spiel mir nochmal angeguckt habe. Aber im Stadion ist mir es gar nicht so extrem aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sein. Dann die zweite Wahl war Nikos Pulli, den er sich umgeworfen hat. Stark. Und dann die dritte Wahl, es wird aber die vierte Wahl. Die dritte Wahl war der FC Liverpool. Ne? Vier Spiele, vier Siege. Gab's noch nie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, seit Tagen geht mir nichts mehr auf den Sack. Nichts geht mir mehr auf den Sack, wenn ich Fernsehen anmache, Sky Sport News, Bundesliga oder sonst irgendwas. Geht mir nichts mehr auf den Sack. Dumme, nervige, hässliche Arschlochkind von Kia. Kennst du das Kind von Kia? Nein. Wo dieses Scheißkind im Beifahrersitz sitzt, im Kia, in der Kia-Werbung. Geile Kamera, oder? Und sich dann durch die Haare wischt. Kennst du das nicht? Doch, jetzt, ja, das kenne ich. Ich kenne die Werbung. Ich wusste gar nicht, dass das und Kia dann, ist. Und wo dann die Mutter sagt, wenn er wüsste, ich habe 4 Kameras. Ich will dieses scheiß Kia-Kind. Das scheiß Kia-Kind möchte ich. Scheiß Kia-Kind. Ach, nur mit diesem Scheiß. Das ist ja ungerecht. Ja, scheiß Kia-Kind. Pocho kann ja auch scheiß Bier aufnehmen. Ich nehme mit scheiß Kia-Kind. Wir machen Kia. Wie mit scheiß VfL Wolfsburg-Fans. Das ist mir. Ist das du reißerisch? Ich bin Bild. Nehme ich. Ich bin Sky-Kunde. Also, dann scheiß nehmen wir hier scheiß Kia-Kind, wenn es dir so wichtig ist. Mensch, dass du deinen Frust immer an Kinder und wie er dann auch noch so blöd glotzt. Hey, geile Kamera, oder? Das dumme Arschloch, du. Du hast doch Sky, du bist ja selber schuld. Ich guck's ja gerne. Ja. Das dachte ich auch immer, bis es, also solange es funktioniert hat, zumindest. Ja, bis der Receiver auch gefahren ist und dann ändert sich die Meinung. Oh, das ist für mich immer das Schönste. Wenn man einen Sky-Receiver anmacht und der länger braucht als ein herkömmlicher PC, bis er endlich funktioniert. Das finde ich schön. Toll. Sky, alles, was du willst. I want it all. Stimmt, I want it all war es ja. Ja, ich will es ja auch alles, aber man kriegt es halt nicht bei Sky. Nee. Das ist das Problem. Gut. Der kriegt nicht mal ein bisschen, das ist ja das Thema. Ich würde sagen, abschließend nehmen wir die Hörer wieder mit, was die Namensfindung angeht. Der heutigen Ausgabe, das hat mir in der letzten Ausgabe gut gefallen, dass wir mir das auch direkt was online diskutiert haben, wie wir Fachleute das sagen. Also wir haben hier schon mal von mir einen Vorschlag zur Auswahl, den würde ich mal, also ich, das wäre mein Lieblingstitel, okay? Du kannst natürlich dann gerne intervenieren. Ja. Beinstümpfe und Fußnägel. Ich finde, das ist ein schöner Titel für so eine Sendung. Ich finde Beinstumpen, einfach Beinstumpen, finde ich gut. Beinstumpen? Einfach Beinstumpen. Schreibt man ja, wie man spricht, würde ich sagen. Ja. Mit P. So, Beinstumpen. Da gucke ich mal, ob man da schon einen Podcast findet, der sich Beinstumpen nennt. Das mache ich Sex, immer, mit Bein, ich Sex mit Beinstumpen. Das, Sex. Ist mir, das geht mir zu sehr, das ist mir unangenehm. Du Vogelsang. Beinstumpf, Beinstumpen. Stumpen. Stumpen. Es gibt eine YouTube-Folge dazu, zu Beinstumpen. Mhm. Ansonsten finde ich jetzt hier noch nichts. Es gibt einen Stumpenhof. Ja. Und ich kann dir sagen, dass das Wörterbuch sagt, ein Stumpen, das ist was Landschaftliches. Zum Beispiel ja. Ein Baumstumpf. Genau. Ja. Das ist oder, ja in dem Fall auch. Oder ein Stumpenrauchen halt. Was hast du noch aufgeschrieben? Nichts. Dann nehmen wir den Beinstumpen. Ohne Fußnägel. Ist ganz schön ausufernd, oder? Du, da muss man manchmal auch einfach nur das Beinstumpen ohne Fußnägel nehmen. Ne, dann nur Beinstumpen? Beinstumpen ohne Fußnägel finde ich super. Aber nur Beinstumpen? Ja, nur Beinstumpen ohne Fußnägel. Ich störe mich ein bisschen an dem Wort Beinstumpen. Nein, also ich würde Beinstumpen ohne, schreiben, ohne Fußnägel. Ja, ich habe es verstanden, aber ja. Ich störe mich an dem Wort Beinstumpen. Ich finde das schön. Mich erinnert das irgendwie an so einen Landschaftspodcast. Weiß auch nicht warum, weil ich das. Ja, aber sind wir doch auch. Wir sind ja auch in der freien Natur. Stimmt. Unterwegs. Weil ich habe bei Stumpen wirklich, denke ich, immer automatisch an Bäume. Kennst das du das Gefühl? Das ist ja ein Beinstumpen. Ja, das ist ja nicht das, was. Was willst du denn sagen? Es muss ekliger klingen. Beinstumpen schon nicht so schön. Beinstumpen. Hä? Offene. Nee, das ist. Wie kann man denn das am ekelhaftesten formulieren? Abes Bein. Offener Beinstumpen. Abes Bein ohne Nägel. Nee, das klingt nicht bei mir. Es ist mir nicht eklig genug. Gut, Philipp hat übrigens auch nicht gesagt, ob er seine, was war, ach, in der Hand furzt. Das war auch nicht sein Ding. Warte mal. Hatten wir noch Oliver Bierhoff und Manuel Löw, aber da fällt mir nichts zu ein. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein, du. Also. Bein. Beinstumpen. Was mit Manuel Neuer? Kind? Da Kindes? Fällt mir auch nichts ein. Offener Beinstumpen? Beinstumpen, ja. Ist auch nicht so gravierend anders als mein Beinstumpen. Was hast du gesagt? Beinstumpen ohne Nägel. Also, da bin ich ehrlich, da störe ich mich an dem ohne Nägel. Da störe ich mich ja, an dem. Ja, der Beinstumpen hat ja auch keine Nägel, deswegen ja, Beinstumpen ohne Nägel. Ja, die Logik deiner Aussage, die stelle ich nicht in Frage. Nee. Aber dieses ohne Nägel stört mich irgendwie. Kann ich jetzt auch nicht irgendwie, kann ich nicht sagen, warum. Es ist einfach so ein Bauchgefühl. Ohne Nägel, offener Beinstumpen. Steht auch so, ich mache dann immer so ein Ortszeichen daraus, wenn ich die Namen hier suche. Und dann muss das, ich stelle mir mal vor, wie ich in den Ort Beinstümpfe ohne Fußnägel fahre oder in den Ort Beinstumpen oder jetzt in dem Ort offener Beinstumpen, wie ich da reinfahre. Das stelle ich mir dann immer vor. Ja. Beinstumpen. Lecker Beinstumpen. Beinstumpensex. Nee, da gibt's. Fick. Was? Beinstumpenfick. Nee, das ist nix. Das ist nix. Nee, das ist so offensichtlich alles. Kommen wir da nicht weiter. Da erwarten unsere Hörer auch mehr. Auch einige anderes, ja. Ja, wenn du da nur Beinstumpen sägst, denken die, oh Mann, ey, sind wir jetzt bei. Nee, das geht nicht. Ja. Bein. Beinstumpen. Amputation. Nagelamputation. Irgendwie will ich und. Ich will und. Beinstumpen und Fußnägel? Ja. Beinstumpen und Fußnägel. Das finde ich gut. Ja, jetzt, wenn ich es mir so selber sage, ist es. Wenn du es sagst, wenn ich es sage, ist es nicht so gut. Aber wenn du es selber sagst, nee, dann ist es. Pass auf, es ist perfekt, dass man nicht Beinstümpfe und Fußnägel sagt, weil Beinstumpen und Fußnägel klingt besser. Singular. Und ohne Fußnägel gefällt mir nicht so gut wie und. Es ist eigentlich die perfekte Mischung aus unseren beiden Ideen. Das ist ja Wahnsinn. Und das alles hier in der Sendung. Das ist wie Talk of sowas Personality. Leisten. Wie Talk of Personality damals. Nur rückwärts. Ja. So, tschüss. Ich wünsche was. Wenn ich einen Ausknopf finde. Das ist auch ein Scheiß hier. So, jetzt aber. Tschüss. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.